wir debattieren. Gegenöffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zur Podiumsdiskussion Gegenöffentlichkeit in Zeiten von Fake News und Lügenpresse. Jeweils Anführungszeichen mitdenken. Der Anlass: zunächst Radio Dreieckland, das freie Radio hier in Freiburg und das älteste freie Radio in Deutschland, wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Am 4. Juni 1977 ging RDL, damals noch Radio Wert Fessenheim, zum ersten Mal über den Äther. Im Lauf dieser 40 Jahre hat sich RDL gewandelt. Sicherlich sind einige Ideen, Prinzipien und Ziele gleich geblieben, und da stellt sich die Frage, sind die noch aktuell? Und gleichzeitig wurden andere vielleicht auch abgelegt, und wir müssen uns fragen, zu Recht? Es gab zeitweise sehr viele und auch hitzige Diskussionen um Inhalte, Strukturen und grundlegende Konzepte des freien Radiomachens. Aber schon in einer Radiodiskussion zum 30. Geburtstag, also vor 10 Jahren, sagte die damalige RDL-Redakteurin Ulrike, dass diese Debatten jetzt kaum mehr geführt würden. Das gilt unserem Eindruck nach bis heute noch. Bei uns wird zwar immer noch sehr viel diskutiert, aber so meinen wir wenig grundsätzlich. Und doch stellen sich zumindest einzelnen Sendungsmachenden auch heute immer wieder Fragen. Wer hört uns eigentlich? Hört uns überhaupt jemand in diesem medialen Stimmengewirr? Was bewirken wir? Hat das überhaupt einen Sinn? Sollen wir aufklären oder eher Hörgewohnheiten irritieren? Was genau machen wir nochmal besser als der SWR? Sind wir echt so anders oder einfach nur unprofessionell? Kriege ich über mein RDL-Praktikum vielleicht das Volontariat beim Deutschlandradio? Oder auch, warum muss ich diese Demo gleichzeitig organisieren und noch drüber berichten? Ist das nicht blöd? Oder vielleicht gerade das Besondere an uns? Und warum ruft wieder niemand im Studio an? Fragen über Fragen, die Liste ist nicht vollständig. Und als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, sind wir als alternatives Medium inzwischen mit der Situation konfrontiert, dass die Alternativen am lautesten von rechts reklamiert werden. Dass die Rede von den Lügen der Presse nicht mehr mit Leuten wie Rudi Dutschke assoziiert wird, sondern mit Pegida. Nun hat die neue Rechte die linke Idee der Gegenöffentlichkeit gekapert, war in der Taz zu lesen. Ist diese Idee also wirklich verloren? Oder war sie schon vorher nicht brauchbar? Ist sie im Gegenteil unverzichtbar? Muss sie aktualisiert und neu bestimmt werden? Wir denken, dass diese Fragen nicht nur für uns als Radiomachende wichtig sind, sondern eine breitere gesellschaftliche Relevanz haben. Öffentlichkeit besteht nicht nur aus Medien, Gegenöffentlichkeit auch nicht. Die Frage, ob Alternativen heute nur noch von rechts kommen, geht alle an. Genauso wie die Frage, wie sich Leute informieren, was als Fakt gilt, was als gegeben hingenommen wird und was nicht, was kritisch zu sein heute bedeutet oder bedeuten sollte und was Medien mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben. Darüber möchten wir mit unseren Gästen auf dem Podium und im Anschluss dann auch mit euch im Publikum diskutieren. Wer sitzt auf dem Podium? Wir fangen an mit dem Vertreter des Freien Radios, Alex Körner, von Radio Korax aus Halle zu uns gekommen. Er promoviert derzeit zu der Geschichte von Freien Radios und hat auch in Halle eine Ausstellung im letzten Jahr zu diesem Thema mitgestaltet. Rechts von mir Peter Nowak, freier Journalist aus Berlin. Er schreibt für zahlreiche Medien, die Taz, die Jungle World, Heise, Analyse und Kritik etc. etc. Widmet sich Arbeitskampfthemen, Recht auf Stadtthemen, hat aber auch einen kritischen Blick auch auf parlamentarisches Geschehen und auch die Medienlandschaft im Blick. Und ganz links, der wahrscheinlich prominenteste Vertreter heute Abend, Georg Restle, bekannt als langjähriger Redaktionsleiter des ARD-Magazins Monitor, in seiner Studienzeit hier in Freiburg war er aktiv im Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen. Und nicht zuletzt, deshalb ist er hier in seiner Freiburger Zeit auch aktiv bei Radio Dreieckland. Debattieren gegen Öffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Ja, dann fangen wir gleich an. Das Wort erstmal dem freien Radio, Radio Korax. Alex, was bedeutet für dich gegen Öffentlichkeit heute? Ja, also vielleicht als erstes muss ich betonen, ich rede nicht als Radio Korax hier, sondern vielleicht eher doch als derjenige, der sich ein bisschen historisch auseinandergesetzt hat oder mit der Historie von sowas wie freiem Radio, Piratenradio. Ihr habt eben schon die Frage gestellt, ist der Begriff nicht brauchbar der Gegenöffentlichkeit oder ist er nicht mehr brauchbar? Ich würde sagen, er ist nicht mehr brauchbar, unter anderem, weil er begrifflich sehr unscharf ist und nicht ohne Grund mittlerweile bei Pegida gelandet ist. Ich will das mit diesem Blick, wir feiern ja hier mehr oder weniger 40 Jahre Radio Dreieckland, ein bisschen klarer machen, mit einem Blick tatsächlich in die Vergangenheit, auch der Radiogeschichte. In der Weimarer Republik 1923 wird das Radio von oben in Deutschland eingeführt. Man kann da relativ nüchtern sagen, es ist etwas, was von der rechten Beamtenschaft, die relativ wenig mit Demokratie oder sonstigen Ideen am Hut hatte, eingesetzt wurde und vor allem von der Industrie. Geräte, die nicht zu beschaffen waren, weil sie so teuer waren, daraufhin gründen sich Initiativen, darauf gründen sich Arbeiterinitiativen, die erstmal sagen wollen, wir wollen hören, was da in diesem Radio kommt in den 20er Jahren. Sie gründen Initiativen, Bastlerinitiativen, die, als sie dann das hinbekommen haben, Radiogeräte hörbar gemacht haben, verdutzt feststellen, was kommt denn da eigentlich inhaltlich? Und die haben festgestellt, das ist totaler Quatsch. Das hat A, mit unserer Lebensrealität als Arbeiter nichts zu tun und B, ist es Propaganda. Daraufhin gab es eine Politisierung. Es gründeten sich Arbeiterradioclubs, die sich dann auch wieder spalteten, wie das in der Linken so gang und gäbe ist, in sozialdemokratische und kommunistische, die aber versucht haben, Einfluss zu nehmen auf das Programm des Radios in der Weimarer Republik und da den einen Weg, den sozialdemokratischen, gewählt haben, durch Kulturinitiativen ein bisschen Mitspracherecht zu haben oder, und das war der andere Weg, durch radikale und, wenn man so will, Gegenöffentlichkeitsaktionen versucht haben, sich Gehör zu verschaffen. Vielleicht drei Aktionen, vielleicht sind die schon bekannt, einfach nur aufgezählt. Silvesteransprache Hindenburg 1931 möchte eine Rede zur Erbauung der deutschen Nation halten und die wird gekappt vom Techniker dieses Freien Radiobundes mit der Idee, dass er 10 Minuten selbst erzählt, was denn seine Ideen zum neuen Jahr sind. Und das war dann was ganz anderes. Das ist eine Form von Gegenöffentlichkeit. Die zweite Variante, auch sagen wir mal, in der Geschichtsschreibung nicht wirklich präsent, die Entführung von Radiomoderatoren, die Entführung von Radiosprechern 1928 in Berlin, eine Praxis, ein SPD-Abgeordneter sollte reden im Berliner Rundfunk über Fragen, ob man jetzt ja wieder Kriegsschiffe bauen möchte oder nicht. Er hat das vorher schon im Parlament bestätigt. Und diese Aktivisten des Arbeiterradioclubs und des Freien Radiobundes haben ihn schlicht und ergreifend entführt, und anstelle dessen eine andere Rede gehalten, nämlich eine Rede gegen all jene Kriegsbauten und Kriegsschiffe. Oder vielleicht noch als drittes Beispiel, allein 1931 wurde allein in Berlin-Wedding von der Polizei eine Zahl von 150 schwarze Sendern, Piratenradios würde man heute sagen, aufgefunden, dingbar gemacht. Wir wissen, dadurch ist die Zahl wesentlich höher, die in der Regel sich beschwert haben, dass ihre Mieten so teuer sind, ein Thema von heute, das illegal getan haben. Könnte man sagen, es hat sich um Gegenöffentlichkeit gehandelt. Auch über 40 Jahre später in Italien gibt es eine Praxis, die ich als Gegenöffentlichkeit verstehen würde. Es gab in Bologna Radio Alice, ein sehr spannendes Radio, weil die auch von der Form ganz anders herangegangen sind, die zum Beispiel zu ihrer Praxis sich Dinge überlegt haben, wie die, dass sie nachts den zuständigen Minister anrufen, so tun, als wären sie der Fiat-Boss, währenddessen bei Fiat gestreikt wird, und sie tun so, als wären sie der Fiat-Boss und sagen dem zuständigen Minister, den Streik, den schießt du mal schön zusammen. Das kommt live im Radio. Der Minister, der natürlich müde ist, aber dann doch irgendwie vielleicht hörig ist, was der Fiat-Boss sagt, sagt ja, das wird übertragen. Wir haben eine Form von Gegenöffentlichkeit, die etwas anderes ist als das, was heute freie Radios betreiben. Denn, und das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus möchte, wir wissen das als Menschen in Freiburg, muss ich das eigentlich niemandem erzählen, es gab das natürlich, diese Praxis der Piratenradios auch in Deutschland, Radio Dreieckland als einziges überlebendes Piratenradio. Das gab es auch in vielen anderen Kleinstädten, in Bremen zum Beispiel, bei Radio Zebra, die auch in sehr radikaler Form aufgetreten sind, die im Umfeld der Weserstadions Krawalle sich einen Namen gemacht haben und natürlich alles illegal gemacht haben, deren ersten Sendungen allerdings bei Radio Bremen übertragen wurden. Und zwar, weil die Redakteure von Radio Bremen das als wichtig empfunden haben. Und zwar nicht, weil die Redakteure von Radio Bremen sie vorführen wollten und ausschnitten, sondern die ganze Sendung. Und das verweist auf einen Umschlag, der mir relativ entscheidend scheint, dass nämlich diese dichotome Vorstellung von auf der einen Seite sind die Mächtigen und auf der anderen Seite sind die Nichtmächtigen, dass sie sich nicht aufrechterhalten lässt. Diese Dichotomie von Gut und Böse lässt sich nicht aufrechterhalten. Wir haben veränderte Bedingungen, die zum Beispiel bedeuten können, dass in öffentlich-rechtlichen Anstalten mindestens genauso fitte Leute sind, die inhaltlich klug agieren und einen wesentlich größeren Output haben, weil sie mehr Leute erreichen. Wir haben aber auch ganz andere Entwicklungen, wie zum Beispiel die, dass freie Radios, alternative Medien sich institutionalisieren, sich professionalisieren, sich etablieren. Was das bedeutet, ich will das nicht so weit ausführen, können wir vielleicht eine Diskussion noch machen, das hat aber Folgen für deren Praxis, die nichts mehr mit Gegenöffentlichkeit zu tun haben. Gleichzeitig kann man nicht umhin sagen, dass das, was in den 70er und 80er Jahren zum Beispiel auch Radio Dreieckland im Sinn hatte, längst in etablierten Medien angekommen ist. Es gibt eine Form von Medialisierung, Greenpeace, Robin Hood etc., die diese Themen längst öffentlichkeitswirksam so transportieren können, dass ohne Frage die ARD und sonstige Medien darüber berichten. Schlicht, diese Initiativen brauchen Radio Dreieckland und brauchen Radio Korax nicht. Das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, eine Kritik an der Praxis von öffentlich-rechtlichen Medien zu üben. Das heißt nicht, eine Kritik an der ökonomischen Bedingung aller journalistischen Arbeiten zu üben. Das heißt aber, dass man sich nicht wundern sollte, warum Pegida und Co. den Begriff der Gegenöffentlichkeit für sich entdecken, weil er schon von vornherein dieses Problem, zumindest in den letzten Jahren, in sich getragen hat und in sich trägt, dass man eine dichotome Vorstellung hat von wir sind die Guten und die sind die Bösen. Und diese Vorstellung hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Ein historisch begründeter Abgesang auf den Begriff der Gegenöffentlichkeit. Peter, was bedeutet für dich Gegenöffentlichkeit heute? Ja, erstmal kann ich es weniger zum Radio sagen. Wie gesagt, ich bin ja arbeite als Journalist und ich würde sagen, also gerade natürlich auch in Zeitungen, wie teilweise, also bei Zwei, Jungle World und Taz sind ja mal angetreten zu unterschiedlichen Zeiten als Organe der Gegenöffentlichkeit. Und wir haben ja also gerade in den letzten Wochen gute Beispiele, weil beide hatten unterschiedliche Jubiläum. Jungle World 20 Jahre, Taz hatte eine Sonderausgabe herausgegeben, sogar unter dem Motto 40 Jahre Gegenöffentlichkeit. Und ich denke, da ist genau das Problem aufgezeichnet. Das Problem ist nicht, dass es nicht notwendig wäre, dass es weiter eine Gegenöffentlichkeit gegen die herrschenden Verhältnisse gibt. Dies ist natürlich weiterhin, leben wir in einem kapitalistisch-patriarchalen Staat. Und weiterhin, es ging nie um Gut und Böse. Das ist was religiös-christliches. Es gab natürlich viele Linke, die eigentlich bessere Christinnen und Christen waren und so argumentiert haben. Sondern es geht um Fragen von, wer hat viele Möglichkeiten, wer entscheidet, wer hat Macht, wer hat Ohnmacht. Und da hat es wenig geändert. Mit Gut-Böse hat das nie was zu tun. tun. Und das ist natürlich gut, das auch immer wieder deutlich zu machen. Aber was halt heute ganz klar ist, was es auch an diesen beiden Jubiläen zeigte, ist eben, dass die Zeitungen, also gerade so die Taz besonders, die hat die These dort war von den Jan Feddersen, der ist ja da, bei der Taz ein ziemlich einflussreicher Kommentator auch im Innenpolitikbereich, und der hat einen Leitartikel geschrieben für die Jubiläumsausgabe, dass Gegenöffentlichkeit in Deutschland eigentlich erledigt hatte. Der hat so die These bisschen wie Alex auch vertreten, man könnte das heute ja im Rahmen des Bestehenden ganz konstruktiv machen. Wo aber Gegenöffentlichkeit notwendig wäre, das sind halt die sozusagen, die das Modell Deutschland nicht anerkennen, ist natürlich Russland, Putin, Erdogan, Türkei, und jetzt kommt Trump hinzu, also USA, und da hat man halt wieder genau die Gemengelage, wo sich Deutschland schon immer gerne sehen, der deutsche Imperialismus. Er will sozusagen, es ist als der Gute, als sozusagen das Exportmodell, das humane, liberale, diverse oder wie das so schön heute heißt, tolerante Exportmodell gegen die USA, gegen Russland und gegen die Türkei jetzt in dem Fall sozusagen profilieren. Und da, das ist genau halt die Ausgangslage bei, jetzt bei der Taz, bei der Jungle World war es nun leider in der 20-Jahres-Ausgabe, die ja schon ein bisschen radikaler rangegangen war, auch das Jahr in der Gründungsphase durchaus von der Taz abgehoben hatte, wobei ja die, das wissen ja sehr einige, die Gründungsgemengelage nochmal eine andere war, da brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, aber die hatte zumindest noch einen anderen Anspruch. Auch da wurde ganz offen gesagt, ja, das war heute Deutschland nicht mehr die Gefahr ist und dass wir heute eher Merkel verteidigt als kritisiert. Das hatten einige Redakteurinnen und Redakteure in der Jubiläumsausgabe gesagt. Das heißt aber nicht, dass es keine Gegenöffentlichkeit mehr nötig ist, sondern dass die gerade die Trägerinnen und Träger der Gegenöffentlichkeit, und das ist ja auch durchaus nicht nur die Zeitungen, sondern auch eine Bewegung, die dahinter steht, die sie ja auch trägt und liest, dass die diesen Weg gemacht haben in Deutschland. Es ist im Grunde affirmativ zu einem bestimmten Modell Deutschland. Ich sage mal jetzt dieses Merkel-Modell des kapitalistischen Deutschlands eben heute so positioniert und dann wieder eben gegen eine Welt von Feinden, was ja schon oft so war, jetzt ist da auch positioniert, und eben Gegenöffentlichkeit heißt jetzt eben dort zu intervenieren, das heißt überall die Opposition in diesen Ländern zu unterstützen, die sozusagen ja nicht auf dem Modell Deutschland liegen, und sich selber aber im eigenen Land sich selber immer als das zukunftsmächtige kapitalistische Modell hinzustellen, das im Umweltbereich, das in Fragen der Minderheiten, das in sonst all den Fragen ja doch so liberal, so tolerant und sonst was wäre. Und ich denke, genau gegen diesen Anspruch, gegen genau diesem Orwellscher Form schon fast von deutscher sozusagen Selbstvergötterung, die unter diesem liberalen Deckmantel hervorkommt, gegen diese Form ist auf jeden Fall eine ganz starke Gegenöffentlichkeit wieder notwendig. Und weil genau diese Form, und ich denke, da kann man ja zwei Todesdaten nur mal ganz kurz zeigen, wo eben deutlich wird, wie eng diese Grenzen des Sagbaren sind. Letztes Jahr ist Helmut Schmidt gestorben. Es gab so gut wie letztes Jahr. Ist sozusagen der NS, der alte Wehrmachtssoldat und sozusagen Mörder von Stammheim, Helmut Schmidt, gestorben. Und es gab Helmut Schmidt war in den 70er Jahren sozusagen der Inbegriff des Deutschlands, das wieder über Leichen geht. Es gab selbst in reformistischen französischen und holländischen Zeitungen Bilder, wo Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform eben sozusagen über Stammheim, über die Toten von Stammheim drüber stand. Das waren wirklich keine linksradikalen Zeitungen, das waren linkssozialdemokratische Zeitungen. Und selbst die stalinistische der Humanität, auch immer relativ sozusagen reformistisch in der Praxis, hat darauf hingewiesen, dass eben die alte Wehrmachtsgeneration noch weiß, wie man sowas regelt, wenn eben es da Widerstände gibt, dass man dann eben notfalls das so regelt, dass dann die Oppositionellen tot sind, und hat das verbunden. Zu seinem Todestag gab es so gut nirgends, in keiner einzigen relevanten Medien, die nur darauf hingewiesen haben, dass es zu Stammheim auf jeden Fall noch Fragen gibt. Es gab keine, die gefragt haben, dass es noch einen Helge Lehmann, unbeeinflusst von dieser ganzen Debatte, das ist ja auch eine Glaubensdebatte in den 70er Jahren, dann wurde es zu Stammheim, der das nochmal aus Nachgeborenen neu aufgerollt hat, einfach nochmal wissenschaftliche Untersuchungen gemacht hat und festgestellt hat in dem Buch Die Todesnacht vor 4, 5 Jahren, irgendwann rausgekommen, dass die offiziellen Versionen nicht stimmen können. Niemand hat daran erinnert, dass Jutta Ditfurth, eine Publizistin, bei ihrer Biografie zu Ulrike Meinhof sehr starke Indizien nochmal ausgegraben hat, die die offizielle Version in Zweifel stellen. Und das am Todestag desjenigen, der ja eigentlich als Bundeskanzler und Verantwortliche damals für die Sachen etwas damit zu tun hätte. Da wäre Gegenöffentlichkeit nötig gewesen, es gab sie nicht. Nun hatten wir vor einer Woche ist ein weiterer sozusagen hässlicher Deutscher gestorben, Helmut Kohl. Und auch da war es wieder so, in der Taz gab es noch ein Spurenelement ihrer von an Gegenöffentlichkeit ganz, ganz harmlos. Was haben die gemacht? Das hat wohl jemand aus der Bildredaktion reingeschmuggelt, weil das war ja ziemlich knapp vor Redaktionsschluss, wo die Todesmeldung kam. Die haben die Grenze, die es da gab, abgefilmt, haben das als Titelblatt genommen und haben eine Metapher, die ja mit der späteren Kohl-Ära doch relativ bekannt ist, blühende Landschaften drüber geschrieben. Nichts weiter, kein weiteres Wort. Und was ist passiert? Gab es da das Leute, die gesagt haben, ja wenigstens noch ein Spurenelement einer sozusagen kritisch frechen Haltung? Gab es da vielleicht die Frage, naja, so ein Kommentar kann 10 unsägliche Kommentatoren eines Peter Unfried, der ja hier sozusagen die ökolibertäre Wende in der Taz jedes Wochenende sozusagen herbeischreiben will, vielleicht doch einmal so ein Titelblatt tut das ausgleichen, diese in meinen Augen unseligen Peter Unfried-Kommentare. Nein, es gab eine Empörung, es gab einen Schützsturm, es gab Anrufe, das wäre pietätlos, das wäre das Letzte. Und einer hat sogar geschrieben, ein Tazleser der ersten Stunde, so könnte man mit einem Mann nicht umgehen, der uns die Einheit geschenkt hat. Wohlgemerkt, das war so abgedruckt mit Name und Adresse, es war wohl kein April-Scherz. Und mit dem Zusatz, langjähriger Tazleser, also nicht, was ja auch sein könnte, dass sozusagen jemand aus dem Bayern-Kurier angeschrieben hat. Also wo ist die Gegenöffentlichkeit in dieser Sache? Gerade in dieser Frage, wo eben im Sinne, also der deutsche Imperialismus heute so wieder so weit geht, dass eben dieser Helmut Kohl nicht mehr in Deutschland, sondern in Straßburg beerdigt wird, das wird als Geschenk aufgegriffen. In Wirklichkeit ist es eine ganz große Drohung sozusagen und es zeigt einfach, wie weit dieses Deutschland heute schon wieder ist. Immerhin auch der Mann, der damals Ronald Reagan genötigt hatte, in Pittsburgh vor SS-Soldaten sozusagen seine Ehrensache abzugeben. Das heißt, Gegenöffentlichkeit ist heute in diesen Zeiten, wo sozusagen die deutschen Heroen sterben, die Heroen in Anführungszeichen, und es selbst die Taz nicht mehr wagen kann, sozusagen etwas frecher zu sein als der Mainstream. Das war dann nämlich die Folge. Der Taz-Chefredakteur Löwitz hat es hinterher entschuldigt und hat hinterher gesagt, das war ein ganz großes Bedauern. Er bedauert es und entschuldigt es, dass dieses Titelbild, dieses völlig harmlose Titelbild, das nur ein Bild und ein Wort war, dass das überhaupt ins Blatt geriet. Das heißt, es wäre in solchen Zeiten für eine neue Gegenöffentlichkeit also verdammt notwendig. Nur wie gesagt, das kann man nicht von oben herab irgendwie dekretieren, sondern natürlich, das Gegenöffentlichkeit hat ja Alex auch schon erklärt, ist da, wenn die Bewegung, wenn es Bewegungen gibt, die da sind, war es die Arbeiterinnenbewegung, waren es Anti-AKW-Bewegungen, waren es eben radikale Bewegungen der 70er Jahre, die haben, sind Träger der Gegenöffentlichkeit. Und eine Bewegung, die gegen diesen neuen deutschen Anspruch, die Welt wieder mal nach ihrem Modell, diesmal ganz ökologisch, vegan, divers und tolerant, wie das so schön heißt, zu regeln. Diese Bewegung ist noch so schwach, deswegen ist auch die Gegenöffentlichkeit so schwach und sie wird dann wachsen, wenn diese Bewegung auch wieder wächst. Nur ein Teil der Antideutschen, die ja eigentlich, wo ich es bisher auch mal zugerechnet habe, die ja eigentlich diesen Trägerinnen dieser Bewegung sein müssten, würde es zumindest auch viele da auch nicht mehr so viel setzen, weil auch da gibt es mittlerweile, ist das Modell Deutschland sozusagen ziemlich weit Konsens und heute wird da auch der Feind, jetzt vor allen Dingen Putin, Erdogan und jetzt auch Trump gesehen und nicht mehr sozusagen Deutschland. Das ist natürlich, hängt auch damit zusammen, dass ein Deutschland, der ist ja eben sehr stark ist nach den letzten 20 Jahren, dass die Opposition dort auch viel schwerer hat. Schlauere Leute haben gerade Anfang der 90er Jahre bei Nie wieder Deutschland-Kongressen, damals Gremlitzer, Ebermann, wie sie alle hießen, Jutta Ditfurth war da auch bei, die haben damals genau das ja schon diagnostiziert und gesagt, je stärker Deutschland wird, je kriegsfähiger es wieder werden wird, desto willfähiger wird die Opposition sein. Sie haben aber nicht damit gerechnet, gerechnet, dass Sie selber in den eigenen Reihen das ja auch gilt und dass Manzer aus den eigenen Reihen sogar ganz nach Rest gewandert ist, wie eben Jürgen Elsässer. Debattieren gegen Öffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Gegen Öffentlichkeit also auf jeden Fall noch nötig, um das imperialistisch jubelnde deutsche Selbstbild zu hinterfragen. Georg, gegen Öffentlichkeit, was bedeutet für dich das heute? Man könnte sagen, ich bin der lebende Beweis dafür, dass die Vorstellung von Gegenöffentlichkeit, wie sie Radio Dreieckland vor 30 Jahren zumindest noch propagiert hat, und ich glaube, daran hat sich nichts geändert, heute im System angekommen ist. Beim Monitor seit immerhin 20 Jahren. Also ich wollte mich erst noch mal ganz kurz bedanken für die Einladung, das wollte ich auch noch mal sagen, und freue mich sehr, heute hier zu sein und gratuliere Radio Dreieckland ganz herzlich zu 40 erfolgreichen Jahren, und ab und zu verfolge ich noch, was ihr macht, und freue mich, dass es euch noch gibt und dass ihr so wacker die Flagge hochhaltet. Also das soll hier nicht unter den Tisch fallen. Ja, ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, als ich hergefahren bin, und habe mich gefragt, was sagst du da heute? Gegen Öffentlichkeit, welche Öffentlichkeit und gegen wen? Das ist ja alles kompliziert geworden. Wir haben es natürlich, und da werden wir in der Analyse relativ schnell zusammenkommen, mit einer sich immer weiter diversifizierenden Öffentlichkeit zu tun. Wir brauchen die jüngsten oder die Entwicklungen der letzten Jahre jetzt hier nicht vertiefen. Wenn wir sehen, wer sich wo und worüber informiert, dann haben wir millionenfach Gegenöffentlichkeiten. Das Problem dieser Gegenöffentlichkeiten ist, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern dass sich die Blasenstrukturen insbesondere in den letzten Jahren in einer Art und Weise verfestigt haben, dass wir parallele Minidiskurse haben, in denen jeder meint, er sei Herrscher in seinem kleinen Reich, und vergessen hat, dass die Grenzen dieses Reichs eben schon bei der nächsten Seifenblase anfangen, die genauso schnell platzt wie die eigene. Wir haben Und deswegen finde ich das ganz interessante Diskussion, und deswegen finde ich, ist die Diskussion auch nicht nur eine der alternativen Medien, sondern eine von Medien überhaupt und der öffentlich-rechtlichen Medien insbesondere. Wir führen diese Diskussion innerhalb des Systems, für das ich jetzt stehe, für das ich jetzt hier heute antrete, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, insbesondere der Westdeutsche Rundfunk, insbesondere die Redaktion Monitor natürlich auch, und fragen uns, was erreichen wir in diesen Zeiten eigentlich noch? Und es fühlt sich manchmal heute, 30 Jahre später, bei einem Publikum von immerhin noch 3 Millionen fast genauso an wie vor 30 Jahren hier bei einem Publikum von ein paar hundert, von denen wir hofften, dass sie uns montagmorgens zwischen 6 und 8 Uhr zuhörten. Da habe ich nämlich die Sendungen gemacht. Auch unser Publikum schwindet, unser Publikum wird älter und auch wir erreichen mit dem, was wir machen, zunehmend weniger Leute. Und mit wem immer man spricht im Medienbereich, ob das der Printbereich ist, ob das der Netzbereich ist, jeder einzelne Akteur wird von seinem schwindenden Publikum, von seinen schwindenden Zuschauern sprechen. Es gibt hier und da Ausnahmen von YouTube-Helden, von Influencern, wie man es ja so schön sagt heute, die da über wachsende Publikumszahlen sich freuen. Man kann über die Mehrfach-User-Fan-Zählung bei Facebook und anderen sozialen Medien glücklich sein und beim genaueren hinschauen, enttäuscht darüber, dass die Verweildauern bei den Videos, zumindest bei unseren, gerade mal bei 10 bis 20 Sekunden liegen, und immer dann, wenn wir unser Intro gerade durch haben, gehen die Leute weg, und gerade dann, wenn es analytisch wird und wenn es hintergründig wird, verlieren wir unser Publikum zumindest in diesen, auf dieser Ebene. 20% halten wacker durch bis zum Ende, das wollte ich jetzt nicht verschweigen. Was ich damit sagen will, ist, das Modell Gegenöffentlichkeit ist eines, das sich nicht mehr wie früher an den Akteuren festmachen lässt. Insoweit stimme ich vollkommen zu, diese Dichotomie oder dieser Dualismus hier, der Mainstream und da die wackere Opposition, das lässt sich zumindest, wenn wir uns die Akteure anschauen, so sicher nicht mehr aufrechterhalten. Aber, und da bin ich entschieden anderer Meinung als Alex, wenn es darum geht, worüber wir hier diskutieren, und wenn wir sehen, wie sich Mainstream herrschender Diskurs, wie man es nennen will, Mehrheitsdiskurs verfestigt und mit welcher Macht er entgegenkommt und welchen Druck er ausüben kann. Und das Beispiel bei der Taz finde ich dafür schon ganz sinnfällig. Also man kann das geschmacklos finden, aber in welcher Schockstarre der Chefredakteur der Taz darauf reagiert hat und sich breit entschuldigt hat, anstatt so ein bisschen anarchistisch frivol dagegen weiter vorzugehen, das hat mich auch überrascht. Und ich kenne den Georg Löwisch ja eigentlich ganz gut und dachte, ach, das hält er aus. Aber das sind genau solche Prozesse, die wir nicht nur da beobachten, sondern die sich bei uns im System auch widerspiegeln. Und wer die Debatte über die Antisemitismus Film in Arte, WDR, die ich hautnah mitbekommen hat, der bekommt ja eine Vorstellung davon, wie solche Debatten laufen. So oder so, ich will mich da gar nicht festlegen, ist es gar nicht so einfach, so eine Position durchzuhalten. Und wenn ich an uns denke und an Monitor denke, an unsere Berichterstattung denke, insbesondere zu Griechenland, wo wir voll gegen das System im Öffentlich-Rechtlichen gegengehalten haben und die einzigen waren und wir verrückt erklärt worden sind, für Steinzeit-Marxisten erklärt worden sind, nur weil wir das Offenkundige benannt haben, dass nämlich diese Form von Austeritätspolitik Griechenland ins Verderben treibt und dass es hier um nichts anderes geht, als im Prinzip den Deutschen, die deutsche Vormacht, die ökonomische Vormacht in Europa aufrechtzuerhalten, dann wird es schon ganz schwer, wenn man sowas versucht, im öffentlich-rechtlichen System durchzuhalten. Und es gibt andere Themen, die vergleichsweise sind. Wer die Flüchtlingspolitik auf eine Art und Weise darstellt, der den eigentlichen Skandal dieser Flüchtlingspolitik offenlegt, nämlich das brauche ich, glaube ich, hier niemandem erklären, was mit den unterschiedlichen europäischen Modellen, mit den unterschiedlichen Allianzen, die da stattfinden, mit ostafrikanischen Staaten und jetzt mit Libyen, dann kann man eigentlich nur rausgehen und laut Skandal schreien und kann seine Wut über diese Form von Politik nur artikulieren. Und ich bin doch immer überrascht, dass wir doch relativ einsam dabei sind. Und dann gibt es sicher, wenn ich mich umgucke, bei den alternativen Medien, bei kleinen Initiativen, Leute, bei denen wir das Gefühl haben, wir werden verstanden, aber von dem, was Mainstream genannt wird, und ich verwende den Begriff in dicken Anführungszeichen, gibt es da kaum Widerhall. Ich könnte x solche Beispiele führen. Der Skandal, der heute, also RWE hat heute Sonderdividenden für seine Aktionäre ausgeschüttet, weil die Brennelementesteuer verfassungswidrig war und weil das jetzt allen Aktionären zugutekommen soll. Wer die Geschichte dahinter kennt, wer weiß, wie die Bundesregierung diese Steuer gezielt in den Sand gesetzt hat, um die Atomkonzerne an den Tisch zu zwingen, um diesen Atomkonsens durchzuführen. Das sind alles solche Geschichten, wo ich sagen würde, ja bitte, wo sind die denn im Mainstream? Wir fühlen uns jedenfalls in unserer Berichterstattung sehr einsam und würden uns sehr wünschen, wenn es in der Zivilgesellschaft von all den Blasen, die es da gibt, die da alle vor sich hin blubbern, irgendwann mal den großen Knall machen würden, wenn es tatsächlich sowas wie eine breite Gegenöffentlichkeit wieder gäbe, jedenfalls an solchen Geschichten entlang. Und ich glaube, dass das die Kernfrage sein muss und dass wir uns nicht irre machen sollten von diesen rechten Vollidioten, die sich da hinstellen und meinen, sie hätten jetzt irgendwo die linken Begriffe gekapert und es funktioniert ja so gut. Das hat mit dem nichts zu tun, was Gegenöffentlichkeit seit 30, 40 Jahren zu bedeuten hat. Gegenöffentlichkeit ist ja nicht nur ein Muster, ein formales, sondern es geht ja tatsächlich um eine Form von Machtfrage, die da gestellt wird, die die Rechten so überhaupt nicht stellen. Denen geht's um eine Richtung einer rechten Diktatur, in der sonst niemand mehr was zu sagen hat, der nicht ihren Vorstellungen da anspricht. Deswegen glaube ich, und das sage ich jetzt aus voller Überzeugung und als Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch als Leiter von Monitor, ich spreche nicht für die Redaktion, ich spreche für mich alleine hier, aber das ist meine klare Überzeugung. Es braucht diesen Brückenschlag von Redakteuren, von Journalisten, die es überall gibt. Deswegen meine ich, man kann es nicht mehr an den einzelnen Akteuren oder an den einzelnen Organisationen festmachen. Mit einer klaren Überzeugung, überall da, wo es Not tut, und die Themen habe ich jetzt angerissen, also ob das die Flüchtlingspolitik jetzt im Konkreten ist, ob das die europäische Wirtschaftspolitik im Konkreten ist, damit steht, das steht ja alles pass pro toto für was, oder ob es diese Wahnsinnsremilitarisierung der deutschen Politik ist, auf die wir gerade zulaufen im Zusammenhang mit diesem 2%-Ziel. Das sind ja alles wichtige Themen. Wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, naja, weil die Rechten jetzt das Thema Gegenöffentlichkeit für sich entdeckt haben, diskutieren wir darüber nicht. Und deswegen bin ich ein glühender Verfechter einer Wiederbelebung von Gegenöffentlichkeit, wenngleich wir sowohl Öffentlichkeit als das, wogegen wir eigentlich sind, glaube ich, sehr neu und sehr anders diskutieren müssen, als wir das vor 30 Jahren getan haben. Ja, das wäre eine Frage, die direkt zu stellen wäre. Alex, du musstest natürlich jetzt auf eine Art die Vorlage liefern, aber du hast ja anfangs gesagt, eben diese Dichotomie von Gut und Böse kann heute so nicht mehr aufgemacht werden und deswegen ist heute der Begriff der Gegenöffentlichkeit auch nicht mehr brauchbar. Peter, du hattest dann ein paar Negativbeispiele gebracht, gerade auch aus der, alternativen Presse, von politisch fragwürdigen Äußerungen und auch von dort wirkenden Machtstrukturen. Und Georg, du hattest nochmal illustriert, wie schwach die wirklich kritischen Stimmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich sind, wenn es um so problematische Diskurse wie zum Beispiel den zu Griechenland oder zur Asylpolitik geht, und wie wenig HörerInnen oder ZuschauerInnen damit auch tatsächlich erreicht werden, was ja für uns als freies Radio tatsächlich immer so eine Illusion ist. Woanders, da sind die Massen vor den Radio- und Fernsehgeräten. Wenn man das jetzt so sieht, es gibt starke Defizite in dieser Gesamtmedienlandschaft in Bezug auf politische Positionierungen und gleichzeitig ist vielleicht eben sind die kritischen Berichte, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattfinden, doch nicht, also sind eher die Ausnahme. Muss man dann nicht sagen, dass diese Dichotomie Gut und Böse zwar falsch ist so, aber dass vielleicht auch die Möglichkeit, eben alles zu sagen, die kritischen Stimmen in den großen Medien doch zugespitzt gesagt so eher sowas sind wie ein Feigenblatt und dass man daher vielleicht den Begriff der Gegenöffentlichkeit, Alex, du hast vorhin gesagt, er ist unscharf und deswegen nicht mehr brauchbar, erstmal nochmal schärfen müsste. Na, ich glaube, dass sowohl der Begriff der Gegenöffentlichkeit als auch alternative Medien sind gefallen. Es ist fast inhaltslose Begriffe. Also zum einen macht man sich abhängig von dem gegen Modell, gegen das man sich stellt. Das heißt, ich warte darauf, wie jetzt in dem Feindbild bürgerliche Medien agieren, um da was dagegen zu setzen. Und weil ich Gegenöffentlichkeit mache, muss ich jetzt dagegen sein. Das mit dem Kohl-Beispiel ist ganz schön, weil tatsächlich die kritischsten Worte sind in der FAZ gefallen zum Ableben von Helmut Kohl. Und das Unbehagen gegenüber Helmut Kohl wurde da relativ klar formuliert. Vielleicht ist auch das nur das Feigenblatt gewesen. Das meine ich aber tatsächlich mit so einer... Das Einfache funktioniert hier nicht. Es gibt eine Unübersichtlichkeit, die muss man konstatieren. Und es funktioniert nicht mehr zu sagen, wir sind die Guten, wir sind die Alternativen. Aktuelles Beispiel, wir waren schon bei den aktuellen Beispielen. Es gibt den alternativen Medienpreis in Nürnberg, der vor kurzem vergeben wurde. Und da hat man einen Tag vorher festgestellt, dass man einen alternativen Medienpreis vergibt an einen Betreiber eines esoterischen neurechten Verschwörungsblogs. Und die haben das natürlich mit vollem Bewusstsein dort eingereicht, weil sie sind alternative Medien für sich. Und wenn die Leute, die diesen alternativen Medienpreis verleihen, es nicht mal hinkriegen, herauszufinden, was für Leute dort einen Beitrag einreichen, der also ein Paradebeispiel ist für Antiremkanismus in einer antimilitaristischen Bewegung, weil da ganz klar ist, die Amerikaner sind böse und so weiter. Aber das, was ich sagen möchte, ist, diese Vokabeln des Dagegenseins, des Gegenöffentlichkeit, der alternativen Medien, sie sind so verschwommen, dass ich davon abkommen würde, sie zu benutzen. Man könnte andere nehmen, also die Personen, die diese Gegenöffentlichkeit ja in Deutschland stark gemacht haben, Alexander Kluge, Oskar Negt, von mir aus auch noch Enzensberger, die haben auch relativ schnell andere Begriffe in den Raum geworfen, autonome Medien, proletarische Medien, die natürlich immer als Ausgangsmoment hatten, ja, natürlich, es kommen relativ wenig Menschen zu Wort, es kommen die Machthabenden zu Wort, aber wir wollen ein anderes Modell. Und dieses andere Modell zu konkretisieren, haben sie natürlich ausgelassen. Das Problem der Blasen, ja, das ist tatsächlich so, die Problematik der Folgenlosigkeit, dieses Prinzip des Pippi Langstrumpfs, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, alles, was ich höre und sehe, passe ich in mein Weltbild sowieso ein, deswegen ist die Folgenlosigkeit möglicher medialer Produkte, so wie es beim Monitor diskutiert wird, schon eine wichtige Frage. Es ist ein bisschen wie, wenn man mit Verschwörungstheoretikern diskutiert. Alles, was man sagt, alle Studien passen zur Verschwörungstheorie. Wenn man mit Verfechtern von homöopathischen Mitteln redet, kann man noch so viele Studien bringen. Das sind sowieso immer Pharmaindustrie-Studien. Das ist natürlich ein Problem. Jetzt ist die Frage, ob wir uns hier aufmachen wollen, das zu diskutieren. Also wollen wir die Retter des Journalismus sein? Denn natürlich war das zugespitzt, was ich gesagt habe, denn darauf, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist tatsächlich die Widersprüchlichkeit anzuerkennen. Also wenn wir über freie Radios reden, kann ich das, was ich in meiner Praxis in Halle kenne, ein Radio, ganz ähnlich wie Radio Dreieckland, von der Idee, das wird hoch gelobt von Geldgebern, das heißt Medienanstalt, von der Staatskanzlei, von allen, die finden das total super. Weil es Funktionen erfüllt. Es ist kritisch, es ist kreativ, da kommen Minderheiten zu Wort. All das wird erfüllt, wird für gut befunden, wird mehr oder weniger gut gefördert. Und dann gibt es ein Radio in Hamburg, was ebenfalls vom gleichen Verband organisiert ist, was die teilweise identischen Beiträge ausspielt wie in Halle, das FSK. Und das hat als politische Folgen Repression. Das ist ein Spitzel in deren Redaktion, die vor einigen Monaten enttarnt wurden. Da sind Hundertschaften von Polizei, die die Redaktion stürmen. Das geht nicht mehr mit dem Begriff. Das ist die Gegenöffentlichkeit, sondern hier sind Widersprüche. Und diese Widersprüche muss man zur Kenntnis nehmen. Und meine These war, mit einem Begriff wie Gegenöffentlichkeit ist es nicht zu haben. Ja, ich wollte das nochmal ein bisschen auch zuspitzen auf die Frage gegen. Natürlich ist es halt, hängt überhaupt nicht an den Begriffen. Also ich denke mal, genau in den 20er Jahren gab es noch den Begriff vom proletarischen Radio. Das hatte natürlich auch einen Sinn, weil es eine starke proletarische Bewegung gab, die 1918, 19 ja schon blutig niedergeschlagen wurde und die dann eben versuchte, eine Gegenmacht darzustellen. Das ist ja erstmal das Wichtige. Eine Gegenmacht in der Weimarer Republik, die hat es ja eben, also ein Teil der Bewegung, die sich damals eben nicht in diese Weimarer Republik integriert hatten. Und ihre Art von Radio oder ihre Art von Medienpolitik war ja nur eine Konsequenz und ihre Folge aus ihrer Praxis. Das heißt, Medienpolitik oder sowas ist ja nicht losgelöst. Und genauso Radio Dreieckland oder auch die Taz, die kamen ja aus derselben Zeit, Ende der 70er Jahre. Das war halt eine Zeit, wo eben gerade der deutsche Herbst, um das nochmal zu sagen, eben eine Grunderschütterung war. Also erst der Mord an Benno Ohnesorg und dann nochmal der deutsche Herbst mit allem, was dazugehörte, wo ja zigtausende eben damals kriminalisiert wurden. Und das war ja längst nicht nur RAF oder eben militante Gruppen, sondern auch so ganz biedere Reformistinnen von der DKP und so haben Berufsverbots gekriegt. Wenn heute, das war auch vor 2 Wochen, Leute daran erinnern, also ehemalige Berufsverbotsopfer, namentlich mit Schildern in Berlin, die daran erinnert haben an der Innenministerkonferenz, dass sie eigentlich Entschädigung und Rehabilitation fordern, weil die alle ja eben bis in die Rente oder so davon betroffen sind, dass sie eben, nur weil sie von so einer stinknormalen reformistischen Partei wie der DKP eben irgendwas mit der zu tun hatte, dass sie deswegen nicht Lehrerin oder irgendwelche Postbotin oder was auch immer werden konnten. Aber da waren nur Zeitungen, also ich habe für das Neue Deutschland damals darüber geschrieben und dann war irgendeine Kollegin von der Jungen Welt. Sonst hat niemand darüber geschrieben. Also so ist viel zu dieser Frage gegen Öffentlichkeit. Und diese Leute haben eigentlich alles erfüllt, medial, um eben Medien interessant zu machen. Sie haben mit Namen, mit Schild und Namen sind sie da gewesen. Sie haben ihre Biografien dargelegt. Teilweise waren es Leute wie Silvia Gingold, die eben aus einer alten Tradition noch kommen. Also schon ihre Väter und Großväter waren als jüdische Kommunistinnen verfolgt. Trotzdem ist das eben genau die Grenze des Sagbaren. Und ich werde genau da auch Alex widersprechen. Also es ist nicht so, dass alles oder fast alles in den Medien gesagt wird. Im Gegenteil, es ist dieses Orwellsche Denken ist viel stärker heute. Es ist alles, was irgendwie diesem neuen Selbstbild von Deutschland zuwiderläuft, wird eben als populistisch, rechts- oder linkspopulistisch im Zweifelsfall abgewehrt. Das heißt, es wird immer schwieriger, was zu sagen. Und es werden irgendwelche Debatten und Skandälchen hochgezogen, an denen ich mich überhaupt nicht beteilige, die genau nochmal diesen Selbstwert dieses neuen Deutschland sagen wollen. Da wird irgendein Buch kommt auf die Bestsellerliste, das irgendwem zu rechts ist, als wenn es die Leute selber lesen können. Und was dann ist, was ein Skandal ist, warum angeblich die so große und so gut gebaute Demokratie es nicht ertragen kann, dass auch mal ein Buch, das eben, sagen wir, diesem neuen Mainstream, diesem neuen Konsens widerspricht, was mir politisch überhaupt nicht nahesteht, aber dass das nicht mal tragbar ist. Oder eben, wie es da gesagt wird, da wird ein kleines Radio kriegt einen Preis, das ist auch nicht Konsens, verletzt auch den Konsens des neuen Deutschlands, das wird dann skandalisiert, wird es mit nie dran beteiligen, an sowas das zu beteiligen, ist schon eine Arbeit für dieses neue Deutschland. Der wahre Anti-Amerikanismus ist nicht durch diese kleinen Reichsbürger-Spinnerinnen und so, sondern das ist eben, was offiziell in der neuen deutschen Politik betrieben wird, wo eben ganz offen gesagt wird, Trump und der USA, die Gefolgschaft aufgekündigt und gesagt wird, wir sind jetzt die sozusagen Führer der freien Welt. Das ist der wahre Anti-Amerikanismus, wie er auch in der Phase 2 und in anderen Zeitungen Anfang der 90er Jahre debattiert wurde. Nur jetzt wird dann so ein kleiner Skandal, dass irgendein unbedeutendes Radio oder irgendein Buch von einem Autor, der schon Selbstmord gemacht hat, das wird zum großen Skandal und alle tun es auf die Schulter klopfen und sind wieder mal sozusagen politisch ganz korrekt und haben wieder mal, sofort wurde dann gesagt, jetzt dürfen wir mit dieser Thierry nichts mehr zusammen machen, die Bücher rausgibt, weil sie haben ja das Falsche gemacht, weil sie haben eben genau diesen Konsens verletzt. Ich finde es großartig, dass sie diesen Konsens verletzt haben, auch wenn es aus einer anderen politischen Ecke kommt, weil eben genau da deutlich wird, wie eng, wenn es nicht möglich ist, dass in einer bürgerlichen Demokratie, wo dieses ja immer so gegenüber der DDR sozusagen als das Leuchtfeuer und auch die Freiheit des Andersdenkens möglich ist, wenn es da nicht möglich ist, dass ein Preis, wo das auf eine Liste, ein Verlag kommt, der eben zur Zeit nicht konform noch läuft, das kann sich ja bei Ihnen geändert. Können wir? Ja, das kann man dann, Nazi ist dann heute der Begriff, mit dem alles bedacht wird, was dem neuen Deutschland entgegen wird. Ich beteilige mich nicht daran. Wir debattieren. Gegenöffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Peter hat jetzt auch gesagt, man muss ein rechtes Buch auch mal aushalten können. Georg hat vorhin auch schon mal gesagt, vielleicht nicht immer sich gleich von den Rechten irritieren lassen. Klaus Teweleit hat kürzlich auch in Freiburg bei einer Diskussion mal gesagt, die Republikaner hat man überwunden in Anfang der 90er Jahre in Baden-Württemberg, indem man die Wilden in Anführungszeichen einfach auf ihren Bäumen hat sitzen lassen. Insgesamt, wie jetzt Peter auch ein bisschen zu mehr Unaufgeregtheit aufgerufen, vielleicht auch nicht jedes provozierend gemeinte rechte Zitat aufgreifen, um nicht den Diskurs wieder zu verstärken. Trotzdem muss man ja sagen, allgemein, zumindest in der Wahrnehmung, haben rechte Diskurse gerade Auftrieb. Es gibt zahlreiche Menschen, die Fakten ignorieren, die komplett erfundene Behauptungen in die Welt setzen. Muss man da nicht, auch was jetzt den Vorwurf der Lügenpresse angeht, da auch als Linke zusammenstehen und sagen, wir müssen auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemeinsam verteidigen gegen diesen aufkommenden rechten Diskurs? Da bin ich jetzt der Falsche, weil das müssten eigentlich die anderen, die nicht Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beantworten. Ich habe das ja vorher schon deutlich gemacht und auch mein Statement dazu klar gemacht. Ich bin, glaube ich, anderer Meinung, was Peter angeht. Ich halte das nicht für einen vernachlässigenswerten Nebenwiderspruch, was wir da gerade im Augenblick erleben in diesem Land und in Europa überhaupt. Ich glaube, man könnte jetzt lange darüber diskutieren, woher das kommt und warum wir hier plötzlich ein Anti-Establishment von rechts haben, das linke Begriffe und linke Kampfstrategien kapert. Das möchte ich ja gar nicht. Ich will eins klar machen. Und da würde ich differenzieren. Natürlich wollen wir und dürfen wir nicht allein deshalb, weil die Rechte oder von rechts außen, dass alles jetzt so benannt wird, wie wir das alles kannten, aufhören für kritisch über Staat und Gesellschaft zu berichten, um es mal jetzt auf den Monitor zu ziehen. Wir beobachten ja, und das finde ich ganz interessant, wir haben früher als, jetzt sage ich mal klar, ist ja kein Geheimnis, ich glaube, es gibt kein linkeres Magazin in der ARD als Monitor und das schon seit 30, 40 Jahren. Und wir bekommen plötzlich unglaublich viel Beifall von rechts für vieles, was wir machen. Also alles, was regierungskritisch ist, selbst wenn wir die Flüchtlingspolitik kritisieren und sagen, die Ursachen dafür liegen ganz woanders und viel tiefer, dann kriegen wir diesen Beifall von rechts. Wir irritieren die Rechten, weil wir sie genauso scharf kritisieren, weil wir mit diesem völkischen Nationalismus nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und da bin ich dann doch entschieden anderer Meinung als Peter. Damit habe ich auch nichts zu tun. Und für mich gibt es da eine ganz klare Grenze, die ich ziehe. Also diese Form von Rassismus, diese Art von völkischer Nationalismus, gegen den werde ich immer aufstehen und immer kämpfen. Ich werde niemanden allein deshalb, weil er das von sich gibt, ins Gefängnis werfen. Aber ich werde immer mit den journalistischen Möglichkeiten, die ich habe, dagegen kämpfen. Und wenn es um Gegenöffentlichkeit geht und die Frage, und das hatte ich ja vorhin nur angedeutet, gegen wen, dann gehören die auf jeden Fall dazu. Also da gibt es nämlich überhaupt kein Vertun. Und diese Grenzverwischungen, Peter, die du da ansprichst, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Auch wenn Peter jetzt angesprochen wird, ich würde vielleicht kurz da dazwischen gehen, auch weil ich selbst normalerweise Fragen stelle, statt sie zu beantworten. Ich glaube, was Peter meint, ist tatsächlich ein verändertes Bild eines Deutschland. Wir sind Aufarbeitungsweltmeister. Wir können jetzt anderen Ländern erzählen, weil wir die Geschichte durchgemacht haben, wie man lernt aus Geschichte, wie man agiert, dass man da nicht automatisch mit Leuten in Schnellroder dann in einem Boot sitzen sollte, ist die andere Sache. Aber diese Kritik an einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist natürlich etwas, was man nicht den Anführungsstrichen Rechten überlassen kann. Denn natürlich gibt es eine Quotenfixierung, es gibt den Verzicht auf Experimentelles, weitestgehend im Öffentlich-Rechtlichen. Im Radio gibt es da auch die musikalischen Beispiele, vielleicht kennt noch jemand Sendungen von Klaus Walter, die liefen mal beim Hessischen Rundfunk. Das, was jetzt im Öffentlich-Rechtlichen läuft, hat da relativ wenig zu tun mit dem, was Klaus Walter mal gemacht hat. Also es gibt ja auch Punkte, die man da ansprechen kann, ohne gleich sofort hysterischer Neonazi-Medienkritiker zu sein, auch was das Ausdünnen von Korrespondentennetzwerken angeht, was die Sehnsucht fast nach Agentur- und PR-Meldung auch im Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile angeht. Also es gibt ja viele Punkte, die man da aufgreifen kann. Also würde ich, Agentur und PR? Na, dass man diese Fälle der Product Placement und so weiter, das findet sich natürlich auch im Öffentlich-Rechtlichen. Ich will nur sagen, es gibt natürlich Punkte, die man kritisieren muss und kann am Öffentlich-Rechtlichen. Und es ist eine Differenz zwischen dem und einer Pegida-Kritik. Die Frage, die ich eigentlich in deiner Richtung stellen würde, wie werden denn solche Dinge zum Beispiel in der WDR-Redaktion diskutiert? Also was zum Beispiel Quotenregelungen, was machen wir für Inhalte und solche Dinge angeht, die ja auch im Öffentlich-Rechtlichen eine große Rolle spielen. Ja. Jetzt funktioniert es. Ich hoffe, dass es diese Kritik gibt und ich wünsche mir diese Kritik und ich finde das ganz furchtbar und das ist ja die Kehrseite dieser Medaille, über die wir diskutieren, dass seit die Rechten die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, die Linken auch in Schockstarre gehen und sagen, um Gottes Willen, wenn wir das jetzt auch noch machen, dann schießen wir den einzigen Rundfunk, der uns vielleicht überhaupt noch Partizipationsmöglichkeiten gibt, so weit wund, dass am Ende gar nichts geht. Und ich vermisse diese Kritik und all diese Punkte, die angesprochen sind, Quotenfixierung auf der einen Seite, Inhaltsentleerung der politischen Berichterstattung, das war damals die Kürzung der politischen Magazine, die Einführung von 5 Talkshows, von denen 4 überlebt haben, die alle über das Gleiche reden und die am Ende sowas wie diesen rechten Diskurs erst groß gemacht haben, weil sie die Leute nicht nur eingeladen haben, sondern die Feindbilder, die da propagiert worden sind, auch multipliziert haben. Wir diskutieren das, das ist nicht immer leicht, wir trauen uns sogar, das manchmal vor Millionen Publikum zu machen, haben das Anfang des Jahres gemacht, als wir gerade dieses Stück über Talkshows gemacht haben und uns gefragt haben, inwieweit die Talkshows aus dem eigenen Laden mit dafür verantwortlich sind. Dazu muss man sagen, dass 2 der Talkshows, Maischberger und Hart aber fair, nicht nur vom WDR produziert werden, sondern auch noch von unserer Abteilung produziert werden. Das heißt, wir sitzen den Kollegen Angesicht in Angesicht auf dem gleichen Flur gegenüber. Und als wir unseren Plan dann hatten, dieses Stück zu machen, gab es da sehr böses Blut. Was mich ehrlich gesagt enttäuscht hat. Wir haben dieses Stück gemacht und das war ein Bubenstück und da habe ich persönlich, weil ich als verantwortlicher Redakteur da im Haus gerade stehen muss, mir einige blaue Augen geholt, aber mit der klaren Überzeugung, das gehört zum Binnenpluralismus dazu. Das ist völlig klar, dass wir uns auch selbstkritisch bespiegeln müssen. Dafür hat im gesamten Haus niemand Verständnis, um das mal klar zu sagen. Da sind wir einsam auf weiter Flur, mit Ausnahme von so ein paar Zapp-Leuten, die dieses Medienmagazin vom Norddeutschen Rundfunk machen. Das ist das einzige selbstkritische Medienmagazin, das überlebt hat. Interessant ist, und das meinte ich, dass wir dachten, das wird von den Medienkollegen, also die über Medienpolitik oder über Fernsehen und Flimmern und Rauschen und wie es heißt, das wird wahrgenommen, dass es diesen Tabubruch gab. Es hat niemand darüber geschrieben. Es gab nicht eine Anfrage danach, was heißt es eigentlich, wenn jemand wie Monitor Hart aber fair und Maischberger in den Senkel stellt. Bis ich dann mal irgendwann ein längeres Gespräch hatte mit Hans Hoff von der Süddeutschen Zeitung, der gesagt hat, ach, ich habe es schon so lange mit mir rumgetragen, irgendwann sollten wir mal was dazu machen, warum es so wenig Selbstkritik in den öffentlich-rechtlichen Medien selber gibt und was das Selbstverständnis der Öffentlich-Rechtlichen in dem Bereich überhaupt ist. Also zusammenfassend, das meine ich alles mit Brückenschlägen. Also man fühlt sich, es gibt in dem System, und wir sind beileibe nicht die Einzigen, es gibt, wir sind allein 1000 Festangestellte und tausende freie Mitarbeiter beim WDR und genauso viel gibt es nochmal beim NDR und auch der Bayerische Rundfunk und der MDR verfügen ja noch über so einige Kollegen, die da zum Teil auch ganz gute Sachen machen. Man mag es kaum glauben, aber Sendungen wie Quer oder selbst manchmal bei Fakt sieht man Sachen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Aber das heißt eben, dieser Brückenschlag in die Zivilgesellschaft, der trifft eben auch dazu. Wir brauchen dieses kritische Korrektiv und das muss laut und deutlich sein. Und man darf diese Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen eben nicht den Rechten überlassen, sondern man muss klar machen, dass man diese Partizipation einfordert, dass man diese Vielfalt einfordert und dass man ganz klar auch inhaltlich, wenn es Berichterstattung gibt, die es ja durch diese Organisationen wie die, wie heißt jetzt unsere ständige Programmbeschwerden einlegenden, wie heißen sie? Nein, nicht der Presse- und der Medienrat, diese Organisation, diese Online-Organisation, diese Frau, ich habe den Namen vergessen, egal, fällt mir gleich ein, die uns da ständig quälen. Die sind sehr, sehr unbeliebt im Sender. Ich vertrete immer die Position, hört die doch an, setzt euch doch mit denen konstruktiv auseinander und macht es doch auch mal auf dem Schirm, weil die Kritik gibt's ja sowieso und wenn man sich nicht auseinandersetzt damit, wird man die nicht mundtot machen. Ich will sie auch gar nicht mundtot machen, weil wir sind ein gesellschaftliches Fernsehen, ein gesellschaftliches Radio und das braucht's mehr denn je, aber es braucht dieses kritische Korrektiv, weil die Entwicklungen der letzten Jahre sind schon so, dass es da Rückzugsgefechte gibt und dass es eine Vereinheitlichungstendenz gibt, die mit Kürzungen zu tun hat. Also es ist völlig klar, als jetzt gekürzt worden ist, die politischen Magazine wurden gekürzt, die Talkshows wurden nicht gekürzt. All solche Dinge gibt es dann immer wieder, über die man jetzt hier noch weiter erzählen könnte. Und deswegen braucht es diese kritischen Beobachter. Ich wundere mich manchmal, es gibt ja die Leute in den Rundfunkräten, warum die das nicht wahrnehmen, warum die nicht ihre Pressure Groups da stärker in Stellung bringen. Aber es ist halt so. Ich wollte da auch nochmal, natürlich ist es klar, dass es da politisch jetzt mit irgendwelchen Rechten keine, also für diese Position als unabhängiger radikaler Linker, da keine Berührungspunkte gibt, sondern es geht eher nur darum, dass es in der Kritik daran, dass man da die Gefahr ist, dass man da mit so einem seinen Pool mit dem liberalen Mainstream und genau das ist ja also auch so ein bisschen die Funktion, dass, bei ganz vielen Themen, jetzt nicht nur bei diesen ein, zwei Beispielen, bei viel größeren Themen, nämlich um die EU, da hat es ja auch mal ein Interview hier mit Radio Dreieckland, wo das ja auch so war, dass sozusagen nach dem Brexit es sofort klar war für die öffentliche Meinung, alle Kritik an der EU, sind das machen nur Rechte. Und es ist natürlich klar, dass in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten auch in Deutschland fast nur die EU-Kritik von rechts kam. Aber die Tradition einer linken EU-Kritik, die es gab, die es noch Anfang der 90er Jahre gab, damals noch 99 in Köln, wo es eine EU-Konferenz gab, wo es eine Sammeltexte gab, linker EU-Kritik, das wird völlig unterschlagen. Und dann können sich die Rechten natürlich auch noch so hinstellen, als wenn sie die Einzigen wären, die diese Kritik noch äußern. Und deswegen denke ich, es wäre die sinnvollste Arbeit, so auch gegenüber solchen rechten Tendenzen nicht damit einzustimmen und jetzt moralisch empört zu sein und da jetzt sozusagen mit den Liberalen aller Art da im Chor zu stimmen. Das mache ich eh nie gerne, sondern zum Beispiel die Tradition einer linken EU-Kritik formulieren, weiter fortsetzen, die es ja schon mal gab. Damals hatten auch Leute wie die Ökologische Linke, Jutta Tittfurt und so, einen wesentlichen Anteil damals an dieser Kritik. Es gibt auch die Texte noch, die müssten natürlich fortgesetzt werden und wahrscheinlich auch erneuert. Also man müsste sehen, was daran revisionsbedürftig ist. Und die kann schon dann nicht von rechts irgendwie ausgenutzt werden, wenn diese Kritik ja im Gegensatz zu der rechten Kritik gerade deutlich macht, dass ja EU-Kritik so lange hier, sagen wir, EU hier meint, eine EU, die von Deutschland, wo der Deutschland die Hegemonie hat und die sozusagen im deutschen Takt auch wirtschaftspolitisch funktioniert, das wird sozusagen als EU und jede Kritik daran wird dann sozusagen abgewertet und es gibt da sehr unterschiedliche Kritik daran, in unterschiedlichen Ländern auch sehr unterschiedliche und eine Gegenöffentlichkeit müsste da erst wieder mal deutlich machen, warum zum Beispiel in Spanien, in Griechenland, überhaupt in den Ländern der europäischen Peripherie, warum es da eine sehr vehemente Kritik an der EU als Institution, vor allen Dingen auch an der von Deutschland dominierten EU gibt und gab. Das war ja ansatzweise da, als die Streiks und die Bewegungen 1911, 10, 11, 12, wo es ja größere Bewegungen gab, Platzbesetzungen, aber auch Streiks. Es gab sogar mal einen Versuch eines europäischen Generalstreiks in dieser Zeit, Spanien, Italien, Griechenland. Da gab es ansatzweise Diskussionen, wo deutlich wurde, warum diese Leute in Griechenland und in anderen Ländern, warum die Gründe haben gegen diese EU, wie sie ist und warum diese EU, diese gegen diese sind, nichts mit Europa als solches zu tun hat. Schon diese Gleichsetzung EU mit Europa ist ja schon, wenn man so wieder ein Fake News, das nie dargelegt wird, die Europa, also kein Land kann aus Europa austreten, es können Länder aus der EU austreten. Schon da müsste man ja viel deutlicher machen, warum wird immer EU und Europa in einen Topf geworfen, warum wird dann auch nicht interessiert, was ist die EU, was sind da für unterschiedliche Strömungen, gegen was rüsten das unterschiedliche Bewegungen. Das wäre eine Form von Gegenöffentlichkeit und so könnte man dann auch de differenzieren, eine rechte EU-Kritik oder es gab immer auch eine rechte Kapitalismuskritik und so weiter und eine emanzipatorische EU-Kritik, die sich in Deutschland vor allen Dingen gegen die Rolle Deutschlands in der EU, in Griechenland nochmal besonders, da gibt es ja auch historische Gründe und so weiter, richten kann. Und solche Versuche gab es ja und eine Gegenöffentlichkeit könnte da zum Beispiel fortführen zu sagen, ja, warum wird immer über die Schulden von Griechenland geredet, warum redet niemand über die Schulden Deutschlands, die Deutschland in Griechenland noch hat, aus der NS-Zeit. Da gibt es Kredite, die nie zurückbezahlt wurden, da gibt es noch immer Reparationen, da gibt es Raub und so weiter. Da ist ganz viel dokumentiert, es gibt viele Bücher und es ist eine ganz kurze Zeit, nachdem diese linkssozialdemokratische Regierung da an die Macht kam und am Anfang noch bis gepokert hat und versucht hat, es da natürlich bessere Bedingungen zu schaffen. Da haben die das aufs Tapet gebracht, da gab es dann auch Konferenzen. Danach war das verschwunden. Das wäre aber eine Verantwortung hier in Deutschland. Da braucht es nicht irgendwelche Regierungen in Griechenland, die natürlich genau diesen Machtpoker mitspielen wie alle anderen, sondern das wäre eine Frage von Gegenöffentlichkeit hier, zu sagen, hier in Deutschland müsste genau im Sinne der historischen Verantwortung, die immer so gerne herangezogen wird, müsste da dran geblieben werden und müsste darüber informiert werden, dass eigentlich, wenn es um Schulden geht, Griechenland, Deutschland, doch erstmal Deutschland die Schulden bezahlen sollte, die es in Griechenland noch aus dieser Zeit hätte. Nur komischerweise, nachdem die griechische Regierung da umgeschaut hat, für die war das ja nur ein Machtpoker, klar, nachdem die dann sich geeinigt hatte, war das Thema weg vom Fenster. Es gibt doch kleine linke Verlage, vor kurzem hat Karl-Heinz Roth und der Herr Rübner, die haben da ein Buch rausgebracht, das wird auch hat das auch als Prämie verlost. Es wird also weiter in kleinen politischen Zusammenhängen diskutiert. Das ist klar, das gab es ja auch schon immer, die haben auch vorher schon diese Arbeit gemacht. Nur aus der größeren Öffentlichkeit ist das Thema völlig raus. Stattdessen wird immer nur Schäuble als derjenige, der eben Deutschland davor bewahrt, irgendwie in Griechenland Schulden mit hereingezogen zu werden, wird also im Gegenteil, wenn man den neuen Begriff verwendet, genau das gemacht. Also es sind Fake News, es sind auch ganz völlig falsche Fakten im Grunde, die gab es schon immer. Das ist nicht erst eine Erfindung der letzten 10 Jahre. Das gab es, das gehört zur Macht, das gehört zu Machtspielen dazu. Also das ist nichts Neues und das wird man in der Geschichte immer finden. Und nur, es ist einfach nur interessant, dass es scheinbar nicht gelingt oder auch nicht an diesem konkreten Beispiel deutlich zu machen. Eine Gegenöffentlichkeit zu Griechenland wäre, dass zumindest dieser hegemoniale Diskurs sozusagen angegriffen wird, dass Griechenland Schulden hat und dass Deutschland dann nicht reingezogen werden will, sondern dass Deutschland Schulden hat, die es gefälligst zu bezahlen hat. Das wäre eine Gegenöffentlichkeit, die von hier ausgehen müsste, ganz unabhängig, wer in Griechenland regiert und wer sonst wo regiert. Na, es ist ja nicht so, dass es da jetzt keine Kritik daran gibt. Also selbst der Chef des Deutschen Instituts der Wirtschaft, Herr Fratscher, kritisiert die Austeritätspolitik in puncto auf Griechenland sehr deutlich. Also ich finde, das macht es dir zu einfach, als ob das jetzt so ein kleines linkes Sprengel ist, das jetzt für sich allein die Kritik an Herrn Schäuble für sich gepachtet hätte. Wenn wir so über Gegenöffentlichkeit sprechen, wenn wir von diesen Bildern ausgehen, dann können wir es gleich vergessen. Also dann können wir sagen, dann bleibt doch alle in euren kleinen Blasen drin und versucht das. Es ging nicht um die Kritik an der Austeritätspolitik. Ich habe ganz explizit meinte es die Schulden, die Deutschland während der Sachen der NS-Zeit hatte. Und genau dieser Diskurs findet heute wieder in kleiner linker Öffentlichkeit statt, in antinationalen, noch vernünftigen antideutschen Zirkeln und so weiter. Aber es gibt keine größere Zeitung als die gute junge Welt. Die lese es auch noch immer wieder mal. Die hat in der Sache, aber sonst wird das nicht mehr thematisiert. Im Gegenteil, es wird als antideutsches Manöver in der FAZ gesagt, das zum Glück gescheitert ist und das so Schäuble uns davor bewahrt hat, in eine neue NS-Debatte reingezogen zu werden. Wir würden gerne noch eine Frage stellen. Wir gehen schon in Richtung Öffnung zum Publikum. Jetzt wäre es endlich mal kontrovers geworden. Mist. Thank you. Wir debattieren gegen Öffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Ich möchte da noch überleiten zu einem anderen Aspekt. Es sind jetzt schon Begrifflichkeiten gefallen. Einer, der mir weiterführend erscheint, ist die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Kritik. Dass es vielleicht gar nicht so sehr darum geht, was kritisiert wird, sondern auch wie. Und im Hinblick auf die rechten Diskurse, die Herausforderung durch die rechten Diskurse, würde ich gern noch mal den Begriff der Fakten diskutieren, der gerade auf die alternativen Medien meiner Meinung nach verstörend wirkt, deswegen, weil wir teils unsere Daseinsberechtigung auch daraus ziehen, dass wir Fakten hinterfragen, auf ihre Vollständigkeit, auf ihre Entstehungsgeschichte, auf ihre Machthintergründe, auf die Perspektive, aus der sie überhaupt gesehen werden. Und jetzt kommt eben die Rechte, setzt Fake News in die Welt, leugnet Fakten. Wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Also gilt es nun, eine objektivistische Sicht auf die Welt wieder zu stärken, wo Fakten solche quantifizierbaren, am besten Tatsachen sind, die unumstößlich sind? Oder fehlt da etwas dann in der Debatte? Und wenn man Fakten kritisch betrachtet, wie tut man das? Ich möchte jetzt nicht fragen, ist man dann rechts, sondern wie tut man das auf eine linke Weise? Wie übt man gute Kritik? Ich darf am Anfang, ja. Ich glaube, ein Teil aus dieses Erstaunens oder dieses Unbehagens, auf einmal kommen die Rechten und nehmen uns die Begriffe weg, hat natürlich auch mit politischen Entwicklungen zu tun, die auch in der Akademie eine Rolle spielen. Und das heißt zum Beispiel, dass in den letzten 25 Jahren in der universitären Landschaft, linken Landschaft, sowas wie Wahrheit keine Rolle mehr spielte. Also so ein alter Begriff, den gab es halt nicht mehr aufgrund von poststrukturalistischen Wendungen. Das könnte einer der Gründe dafür sein, warum man auf einmal wieder darüber nachdenken, ganz erschrocken ist, über Wahrheit reden zu müssen. Denn natürlich muss es um Wahrheit gehen. Sonst können wir die ganze Veranstaltung lassen. Sonst, warum soll ich mich denn hinstellen und sagen, ich hätte gerne ein Leben ohne Angst und Zwang für alle? Wenn dann irgendjemand in der Linken zu mir sagt, na, das ist halt deine Wahrheit. Wozu das alles? Das heißt, na klar, den Wahrheitsbegriff muss man scharf machen. Den Begriff der Kritik, ja, da würde jetzt Ulrich Bröckling, wenn er hier wäre, würde sagen, na, Kritik ist jetzt aber auch nichts Wunderbares, denn Kritik ohne Kritik gäbe es keinen Kapitalismus, denn auch der wird dauernd durch die Kritik nach vorne gebracht. Bin ich mir auch nicht so sicher. Macht ihr doch mal. Ich werde erstmal sagen, was heißt Fakten, was heißt Wahrheit. Was schon richtig ist, natürlich, dieser Postmoderne, der Poststrukturalismus war ja auch durchaus angetreten gegen eine, sagen wir, erstarrte Form einer Linken, die eben sozusagen in der stalinistischen Tradition, also Marx praktisch am Hund gebracht hat und so sagen wir, Wahrheitsbegriff, Wahrheit war, was gerade das ZK oder die Kleinstgruppen, die es dann in diesen unterschiedlichen KPs gab, als ihre Linie aus gegeben haben, und das konnte manchmal im Tagesrhythmus ändern. Also da wurde natürlich unheimlich viel Missbrauch getrieben, und dagegen ist ja in den 70er Jahren auch immer so eine Debatte, die Wahrheit auch in Frage stellt, also diesen Wahrheitsbegriff in Frage gestellt hat, angetreten. Und ich denke, klar, ist das auch ein Schwungrad des neuen Kapitalismus, genau dieser Bewegung, also des modernen Kapitalismus auch geworden. Das ist ist natürlich auch klar, das konnte man schon längst feststellen. Andererseits würde ich halt auch denken, es sehe auch eine Gefahr darin, wenn jetzt gesagt hat, wir müssen zur Wahrheit und zu den Fakten zurück. Zum Beispiel gab es ja dann diese Bewegung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die weltweit jetzt so vor einigen Monaten war, das war vor 2-3 Monaten, ich weiß nicht, das ist auch schon ein bisschen länger her, so einen Tag für die Freiheit, für die Wissenschaft gemacht hat, wo sie auch so betont haben, so nach dem Motto, die Wissenschaftler, die Wissenschaftlerinnen sollen jetzt sozusagen wieder dominieren. Da ging es einmal natürlich Coriolis, um diese ganze Debatte um Klima und so weiter. Aber da muss man natürlich auch hinterfragen an diese Wissenschaftskritik. Es gibt natürlich eine linke Tradition und auch es ist festzuhalten, auch an einer linken Wissenschaftskritik. Denn natürlich darf man auch nicht vergessen, wer Radio Dreieckland war ja auch sehr stark mit der Anti-AKW-Bewegung verbunden. Es war natürlich auch die Wissenschaft, die lange Zeit den AKW-Betrieb sozusagen legitimierte und auch wissenschaftlich begleitete. Und es gab da immer die Studien, die bis noch weit nach Tschernobyl behauptet haben, ja, das wäre völlig ungefährlich und so weiter, oder es könnte gar kein Unfall da und so passieren. Das war immer auch wissenschaftlich untermauert. Und es gab da immer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die genau solche Studien gemacht haben. Und das wirst du auch heute noch finden. Das heißt, es ist natürlich immer gut festzuhalten an einer linken Kritik an der Wissenschaft, die natürlich nicht den Wahrheitsbegriff über Bord wird, die aber auch immer zeigt, dass natürlich in der ganz konkreten Handgemenge, in der konkreten Auseinandersetzung, ob es in der Umwelt oder in der Medizinfrage oder was ist, natürlich immer Interessen dahinter stehen, was in der Wahrheit ist. Und das konnte man in der AKW-Debatte genauso sehen wie an vielen anderen Debatten. Also auch mal die ganze Diskussion, auch Kritik zur Gentechnologie und so weiter, die auch in der feministischen Forschung entstanden in den 70er, 80er Jahren, hat sich ja auch gespeist aus einer Kritik an der Wissenschaft, die eben nicht alles als Fakten genommen hat und die dann auch vorgeworfen wäre, sie wäre unwissenschaftlich. Das geht ja auch schnell. Und da muss man halt schon davor warnen, dass mit diesen Diskussionen die Wissenschaft praktisch als technokratisches Instrument wieder so eingesetzt wird. Sondern die Wissenschaft ist natürlich deutbar. Und es gibt natürlich bestimmte naturwissenschaftliche und sonst wie Gesetze, die sind weniger deutbar. Das würde ich jetzt auch sagen, dass Gravitation und viele andere Gesetze, das denke ich auch nicht, dass das nicht eine Frage von Diskursen ist. Aber viele andere Sachen in der Wissenschaft sind tatsächlich Fragen von Diskursen. Und es kann halt nicht sein, dass wieder so eine Rehabilitation der alten Technokratie, das, was ja die Wissenschaft auch immer ist, die scheinbar jenseits jeglicher Interessen und jeder Politik eigentlich schon die Fakten schafft und so weiter. Das wäre genauso naiv und wäre genauso abzulehnen, sondern man muss dann halt immer sehen, und man kann das ja gerade am Anti-AKW-Bewegung sehen, wie sich natürlich Wissenschaft auch ändert. Und es war ja so, dass im Zuge von Tschernobyl dann, sagen wir, auch Wissenschaftlerinnen waren, die dann angefangen haben, Becquerel zu messen, die dann auch andere Fragen gestellt haben und die natürlich in der Wissenschaft dann auch andere Fragen genommen haben. So gibt es das auch bei Juristen, bei vielen anderen Sachen. Also da würde ich schon immer mal sagen, was Fakten dann im Einzelnen sind, sollte schon weiterhin diskutiert und sollte auch in den Bewegungen weiter diskutiert werden. Und das sollte jetzt nicht so eine Art Wiedereinsetzung der Wissenschaft als unhinterfragbare Sache. Da denke ich, muss man schon aufpassen, weil solche Bestrebungen gibt es ja auch in dieser neueren Internetforschung, Google und so weiter, die gesagt haben, die Politik bräuchte man gar nicht mehr. Eigentlich ist die Politik das Problem, man müsste eigentlich technokratische Leute einsetzen, die eigentlich nur noch die Welt verwalten und die Algorithmen sozusagen richtig steuern. Und dann wäre alles okay, diese Bestrebungen gibt es ja, diese Diskussionen auch in der modernen Forschung. Und da muss man halt aufpassen, dass nicht so ein Bild dann am Ende herauskommt, wenn jetzt wieder so eine neue Verteilung der Wissenschaft angemahnt wird. Ja, jetzt endlich, wir können jetzt noch ziemlich lang, glaube ich, auch auf dem Podium weiter diskutieren. Es sind noch sehr, sehr viele Fragen und Aspekte offen geblieben, aber das ist der Punkt, wo ihr endlich mitdiskutieren dürft, statt euch nur verzweifelt Luft zuzufächeln und Wasser nachzuholen. Danke, dass ihr noch hier seid. Debattieren gegen Öffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Also das Podium kann jetzt auch auf eure Fragen oder Debattenbeiträge reagieren. Wir bitten, dass ihr euch kurz fasst. Ja, Statements, Fragen etc. gerne her. Ich habe eine ganz kurze Frage, weil am Anfang hattest du, Alex, was gesagt, was ich so interpretiert habe, wie das gegen Öffentlichkeit immer auch ein Stück weit mit Illegalität zu tun hätte. Da würde mich interessieren, wie das bei euch beim WDR diskutiert wird. Fragen in diese Richtung. Illegalität. Ja, heute ist das Thema Fake News und Lügenpresse in Anführungsstrichen. In meiner Arbeit habe ich viel mit Menschen zu tun, die zwischen 20 und 40 sind, ich unterrichte. Und was ich beobachte ist, sie gucken sich Filmchen an, die sind im Facebook und Katzenbilder sind schön. Also da ist überhaupt keine Tiefe, kein Tiefgang. Allgemeinwissen ganz schrecklich, mit Sicherheit auch Auswirkungen unserer tollen Bildungspolitik. Und jetzt frage ich mich, jetzt habe ich ja hier ganz tolle Leute vor mir, wie kann man diesen Menschen erreichen? Wie kann man die wieder für Themen interessieren? Und wenn die dann irgendwann was sagen, wenn irgendwann was an Thema ansteht, dann nehmen die einfach, das habe ich mal gehört, das habe ich gelesen, und die sind sehr anfällig für diese Fake News und Lügepresse. Ich bin ein langjähriger Fan von Monitor, zu Franz Als Zeiten noch. Und jetzt sagst du, eure Klientel schwindet. Wie kann man diese Menschen wieder erreichen, sei es durch Monitor, Radio Dreieckland oder andere Medien wie Taz? Das wäre eine Frage, die interessiert mich einfach. Möchte ich mal so einen Raum stellen. Das ist jetzt ein bisschen an Öffentlich-Rechtlichen vorbei, fürchte ich, aber greift so ein bisschen das Thema interne Medienkritik auf hier. Und was ich in letzter Zeit, sagen wir mal in den letzten anderthalb Jahren oder so häufiger beobachte, ist, dass zumindest Zeitungen, überregionale, sich oft irgendwie mit Kritik an sich selbst beschäftigen. Sei das jetzt die Zeit, die irgendwie sagt, wir wollen Deutschland nochmal neu entdecken und jetzt in die Provinzen reist und da von da berichtet, weil anscheinend Leute sich da vernachlässigt fühlen, ihre eigenen Geschichten nicht mehr wiederfinden. Sei das die Süddeutsche, die sagt, hier diese fünf Themen, aus diesen fünf Themen, bitte stimmen Sie ab, worüber wir jetzt intensiver berichten sollen in mehreren Sonderausgaben oder wie auch immer. Und meine Frage wäre, wenn man das zugespitzt sagen möchte, weil natürlich gibt es da keine ganz eindeutige Antwort, aber ist das eine Art Feigenblatt? Oder sieht man an solchen Aktionen, ob die jetzt gelungen sein mögen oder nicht, auch, dass die schwindende Legitimität zumindest Medien dazu schon zwingt, mehr oder weniger sich damit auseinanderzusetzen? Drei Fragen, das vielleicht mag als erstes mal genügen, um Antworten zu geben. Also es gab die Frage nach dem Verhältnis gegen Öffentlichkeit und Illegalität, die Frage nach der Erreichbarkeit von Jugendlichen und jetzt eben die Frage, ist Beschäftigung mit Kritik nur ein Feigenblatt oder nicht? Ja, ich kann ja versuchen, mal alle drei Fragen ganz kurz abzuhandeln. Natürlich sind wir verpflichtet, alles im legalen Rahmen zu machen, und doch verletzen wir den hin und wieder. Das heißt, selbst bei uns, aber da sind wir die Ausnahme, im öffentlich-rechtlichen System gibt es Situationen, wo ich sage, hier verstoße ich eindeutig gegen Gesetze und tue es, um Öffentlichkeit herzustellen, die ich sonst anders nicht herstellen kann. In der Tat, das ist bei allem investigativen Recherchieren immer wieder die Frage, wenn ich mit verdeckten Kameras mich irgendwo hinbeweg, wo ich Hausfriedensbrüche, Verstoß gegen Paragraph 201 folgendes Strafgesetzbuch, also die Vertraulichkeit des Wortes, ein Verstoß. Und es gibt Situationen, und es gab eine Situation, das kann ich als Beispiel ganz deutlich sagen, wir hatten in deutschen Ausländerbehörden waren wir unterwegs mit verdeckter Kamera und verdecktem Mikro, weil wir diesen Rassismus dieser Ausländerbehörden mal zeigen wollten. Das ging nur verdeckt, und das ging nur, wenn man den Ton auch mitlaufen lässt. Klarer Strafrechtsverstoß, für den ich als verantwortlicher Redakteur dann haftbar bin. Das haben wir gemacht, weil es nicht anders ging. Und wir haben das bei uns mit dem Justizariat diskutiert, und die sind dann mitgegangen, weil die gesagt haben, naja, das musst du ja zahlen, da kann sonst niemand einspringen. Aber dann machen die trotzdem mit. Also ich wollte sagen, es gibt tatsächlich diese Regelverstöße selbst in diesem System. Ja, wie man junge Leute erreichen kann, darüber zermartern sich riesige Abteilungen in allen öffentlich-rechtlichen Sendern mittlerweile den Kopf. Und die Hoffnung, die man dann hat, und man schaut nach Großbritannien und man schaut in die USA und denken, was ein Herr Corbyn schafft und was ein Herr Sanders schafft, das schaffen wir irgendwann vielleicht auch mal mit Monitoren, nämlich junge Leute für eine Vorstellung von Politik zu begeistern, die nicht der herrschenden Vorstellung entspricht und die zumindest den Glauben noch wach hält, dass es anders ginge, dass es eine Alternative gibt. Ich kann nur sagen, unsere Erfahrungen sind, zaghaft, blühend, online, wo auch sonst, erfolgreich. Und ich beobachte, dass es nach so einer Durststrecke, oder die Frage kam ja von hier, nach so einer Durststrecke jetzt plötzlich scheinbar wieder bei vielen Jungen eine Politisierung gibt, die man über Jahre nicht beobachtet hat. Ich erlebe das an den Volontären, die bei uns kommen. Ich erlebe das an Universitäten, an die ich gehe. Ich erlebe das im unmittelbaren Reagieren, was bei uns auf Facebook stattfindet. Und das sind jetzt nicht unbedingt die 15 bis 20-Jährigen, sondern eher die 20 bis 35-Jährigen. Aber das ist für uns blutjung. Also Durchschnittsalter ARD 63. Durchschnittsalter. Ne? Deswegen sind wir froh, dass wir da online seit 35 liegen. Ne? Aber ich kann Ihnen das, also ich kann als Journalist, ich bin kein Volkspädagoge als Journalist und verstehe mich auch nicht als Volkspädagoge. Die Frage kann ich Ihnen nicht abnehmen. Die müssen Sie sich selbst stellen als Lehrer, wie Sie das machen. Sie haben täglich mit denen zu tun. Ich frage mich verdammt nochmal, was machen die Schulen verkehrt, dass da so wenig passiert. Die Frage kann ich nicht beantworten. Die letzte Frage, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden habe. Also dieser Ausdruck von Verunsicherung bei vielen Medien, jetzt plötzlich Partizipation, Partizipation, Partizipation zu rufen und das Ganze in solchen Gaga-Aktionen auslaufen zu lassen, das war, glaube ich, furchtbar. Ne? Zeigt eigentlich nur, wie verunsichert das Metier ist, wie verunsichert die Kollegen sind, die plötzlich denken, sie kommen, sie leben in Parallelwelten und können mit dem, was da sich politisch gerade konstituiert, insbesondere im Osten oder auch auf rechter Seite nichts mehr anfangen. Eine verheerende Entwicklung, die so weit geht, dass die Leute sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt alles abzubilden, die AfD hat jetzt 10%, also müssen 10% AfD-Positionen auch im Öffentlich-Rechtlichen vertreten werden. Zeig doch mal, dass die AfD gar nicht so daneben liegt. Zeig doch mal, dass die Rechten mit ihrer Kritik auch was zu sagen haben. Diese Vorstellung von Meinungsvielfalt, die völlig haltungslos ist und nur Ausdruck von großer Verunsicherung ist, die zeigt sich dann in solchen Aktionen. Das ist noch harmlos. Schlimm wird es dann, wenn es darum geht, jetzt muss aber auch nach Proporz besetzt werden. Jetzt müssen demnächst auch die Höckes und der rechte Flügel und aus dem ja diese AfD mittlerweile zu 80% besteht, in den Talkshows und in den Vorwahlsendungen, wahrscheinlich auch noch beim Kommentar Proporz der Tagesthemen. Ich übertreibe ein bisschen, das hat noch niemand so gesagt. Aber das ist so Ausdruck dieser Verunsicherung tatsächlich. Und da gibt es kein Halten mehr. Und wenn dann eine Frage nach Haltung kommt, also schon die Frage, was Haltung von Meinung unterscheidet, ist ja eine, die nicht allen geläufig ist, führt es dazu, dass man dann am liebsten den haltungslosen Journalisten fordert. Also und das ist was, da falle ich dann vom Glauben ab. Und das sind Menschen, die im öffentlich-rechtlichen System was zu sagen haben, die sowas fordern. Ja, das ist die Realität. Und ich hoffe, das ist ja gerade von Alex angesprochen worden, ist, dass es ein Wiederentdecken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von Seiten der Gesellschaft gibt, die sowas viel, viel stärker wieder einfordert. Weil ansonsten erleben wir diese Aktionen ja auch bei uns. Also die Verflachung des Programms, das ist ja, da brauche ich ja gar nichts zu sagen. Dazu muss man sich ja nur das Programm anschauen. Mir wäre auch an der Wiederentdeckung der freien Radios gelegen. Sonst würde ich das nicht machen. Tatsächlich die Frage des, warum tut man das und wie kann man es tun? Warum macht man es trotzdem noch, obwohl es ja so eine erschütternd defensive Lage ist, in der man sich aus meiner Sicht befindet, zumindest wenn man, weiß ich nicht, ein gesellschaftliches Leben ohne Konkurrenz im Sinn hat. In diesem Radio, wo ich bin, das ist ein bisschen komisch, das zu erzählen, man müsste viel über das Radio erzählen, aber da gibt es sehr viele Diskussionen genau darüber, wie kann man Gesellschaft sezieren, wer hört das überhaupt, warum machen wir das, können wir das nicht viel besser beim Öffentlich-Rechtlichen machen, auseinandernehmen, kritisieren, sagen, dass es doof ist, sowas. Und dass da aber immer am Ende steht, es geht darum zu sagen, es geht um eine ganz andere Art und Weise der Kommunikation. Es geht um offene Auseinandersetzung. Es geht darum, möglichst nicht interessegeleitet darüber nachzudenken, wie wollen wir in dieser verdammten Gesellschaft leben. Und das ist auch eine Frage, die in Öffentlich-Rechtlichen nicht so oft gestellt wird, sondern Interessen und so weiter eine Rolle spielt. Es geht also in diesem Rahmen um Mündigkeit, die Leute mündig machen, junge Leute, die schlechtes Medienwissenschaftsstudium haben, kommen zu diesem Radio und kriegen auf einmal nahegelegt, dass man ja vielleicht ganz andere Fragen stellen können. Tja, müsste. Im schlechtesten Fall wären sie pessimistische Menschen, auch damit muss man umgehen können, aber tatsächlich eher eine Erziehung zur Mündigkeit. Das ist eine Idee, die ich da sehen würde. Bei diesen Bildungen, also die Idee von die Reaktion sollte jetzt sein, mehr Bildung und Fake News ist, weil die Leute nicht gebildet sind. Ich habe in der Fahrt hierher, so mal ein bisschen in Adornos Begriff der Halbbildung geschaut. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Da kriegt man so eine Ahnung. Also das, weiß ich nicht, nur so als Literatur ist das manchmal gar nicht so schlecht. Und ich habe manchmal das Gefühl, was so Illegalität angeht, ich habe gerade das Gefühl, man kann eigentlich alles sagen. Fast alles kann man sagen. Es hat nur wenig Wirkung. Das ist das Problem. Und das ist was, wo eine neue Rechte natürlich auch genau ganz gut hineingehen kann. Also die Frage ist eigentlich, warum machen wir das? Warum hat es Relevanz? Hat es überhaupt Relevanz? Und die muss man sich offen stellen. Die muss man sich als offen freies Radio genauso gut offen stellen wie als Monitorredakteur. Aber ich wollte irgendwas ganz anderes sagen. Peter. Ja, nochmal zur Frage, also dass man alles sagen kann. Natürlich, ich würde, ich habe das ja schon gesagt, ich würde das nochmal betonen, dass ich denke, heute anders als noch zur Zeit Ende der 70er es enger geworden ist, dass das Feld, was sagbar ist. Ich meine, das Beispiel jetzt mit der Taz und mit der Kohl-Satire, weil es nur ein Beispiel und ich denke, wir werden, dieses Jahr ist ja auch der Jahrestag zu eben Stammheim-Jahrestag wieder, also 77, da also wieder eine Runde, das sagt, da werden wir halt die Grenzen des Sagbaren nochmal sehen. Es würde halt mich wundern, wenn in größerem Rahmen nochmal die Diskussion über die ungeklärten Fragen, gerade mit dem Buch von Helge Lehmann, wie gesagt, der ja relativ, das ist noch relativ neu, das nicht mit dieser alten, durchaus auch sehr von Glaubensfragen übersachten Diskussion sozusagen belastet ist, sondern mit neuen Fragen, rein wissenschaftlich, also auch von wegen Wissenschaft. Er hat tatsächlich wissenschaftliche Versuche gemacht und hat mit diesen Sachen einiges widerlegt, zum Beispiel wie Akten, wie ob man Waffen in Akten schmuggeln kann und so weiter. Es lohnt es auf jeden Fall, das ist zu lesen. Und es würde mich halt wundern, wenn diese Diskussion jetzt zum Jahrestag, also um den 18. Oktober oder so, jetzt in der größeren Öffentlichkeit nochmal finden würde. Und der Helge Lehmann, nur als Beispiel, weil die Zeitzeugen sterben ja auch langsam weg und vielleicht einer der ehemaligen Gefangenen auch als einer der Diskussion oder einer Gefangenen als Diskussionspartner kämen, dann würde es der These zustimmen, dass heute fast alles sagbar ist. Das wäre ja mal eine Probe aufs Exempel. Da bin ich pessimistisch. Oh ja, und die andere Frage mit zur Bildung und Jugend. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, die Jugend ist so und so und die ist jetzt besonders interessiert sich für das nicht oder das nicht. Also ist bin ja eher in autonomen Zusammenhängen, das ist viel, also ich bin auch in der FAU Mitglied, also in einer anarchosyndikalistischen also in einer Basisgewerkschaft, das Ideologische spielt da gar nicht so die Rolle, da sind viel junge Leute dabei, also wir haben gerade eine also für Fahrradkurierinnen so eine Aktion für gewerkschaftliche Organisation, da waren 150 bis 200 sehr junge Leute, die sehr diskutiert haben, sehr bewusst über ihre Interessen erstmal, wie sie bezahlt oder nicht bezahlt werden, wie sie also als Kleinunternehmerinnen sozusagen auftreten sollen, in Wirklichkeit besonders ausgebeutet werden mit diesem iPod und alles und wie sie sich dagegen wehren. Also das war schon sehr selbstbewusst. Ich denke, diese Leute werden auch, was medial und so bei anderen Fragen kritischer vorgehen. Also das heißt, wenn man mehr Orte schafft und Ereignismöglichkeiten, wo sich junge Leute, egal in welchem Alter, das betrifft auch Eltern, wo sich Leute ihrer Interessen bewusst werden, in ihrem Umfeld, sei es Arbeitsplatz, sei es Wohnung, also es man weiß nur auf den Film Mietrebellen, der jetzt so in die Wohnungssituation kommt. Diese Leute, wenn die erstmal anfangen, für ihre Interessen einzutreten, streiken oder was auch immer, oder eben auf Demos gehen und das und jenes, die werden dann auch nicht mehr alles glauben, die werden anfangen, kritisch die Nachrichten zu sehen, werden dann auch die Sachen finden. Das ist das beste Bildung. Also ich denke, Bildung so abstrakt ist natürlich schwieriger. Wir haben auch nicht mehr so diese Bildung. Also konkrete Kämpfe führen. Ja, und dann, genau, das würde ich auch sagen. Sich weil junge dann, Leute genau. Und einbeziehen. Ja, genau. Vielleicht, Peter, damit wir noch ein bisschen auch interaktiver noch werden, würde ich es kurz abbrechen, auch nochmal Ansage, es müssen vielleicht auch können auch Fragen gestellt werden oder Statements und wir müssen nicht die komplette Runde auf dem Podium nochmal durchgehen. Ich sehe jetzt gerade 4 Meldungen, vielleicht nehmen wir die gerade alle auf nochmal, ja. Genau, erstmal ein kurzes Statement und dann noch eine kürzere Frage. Für mich bedeutet Gegenöffentlichkeit oder autonom Radio machen oder wie auch immer man das nennen möchte, vor allen Dingen auch immer wieder das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen und bisschen Frontalkritik jetzt am Podium, das hat mir leider jetzt gerade sehr gefehlt. Vor allen Dingen, also ich fand die Diskussion sehr spannend. Ich würde gerade dir, Peter, auch inhaltlich bei ganz vielen Sachen zustimmen, frage mich aber wirklich gerade, was für eine Diskussion jetzt gerade eben, wie wir jetzt Radio machen, wie wir heute kritische Journalistinnen sein wollen in der aktuellen Situation, was mich persönlich dann die Kämpfe der oder irgendwelche K-Gruppen aus den 70ern betreffen, fand ich tatsächlich ein bisschen fehl am Platze. Ähnlich auch dieses, also ich finde Monitor ein super Magazin, aber es war auch wieder ein bisschen sehr, ja, wir sind so kritisch. Nur so als Anmerkung. Und diese Frage, was Fabi auch gerade meinte, interaktiv und die Frage von dir, mit wie man denn diese Menschen erreicht. Ich finde, bei der ganzen Diskussion fehlt mir so ein bisschen die Idee, dass freie Radios ja auch was sehr Partizipatives sind und es darum gehen sollte, eben nicht nur im eigenen Saft zu kochen. Und dann finde ich Begriffe wie diese Menschen, Volkspädagoge und so weiter hochproblematisch, weil da schon auch so eine gewisse dann eben linke Überheblichkeit gegenüber Leuten, die jetzt vielleicht unsere, was wir schreiben, gar nicht so gut finden, besteht. Und natürlich ist Kritik wichtig, aber nicht um der Kritik willen. Und man sollte immer auch über den eigenen Tellerrand gucken. Und dann jetzt meine kurze Frage an Alex. Du hast ja den Begriff Gegenöffentlichkeit sehr kritisiert. Und mich würde interessieren, ob du dann einen Alternativbegriff hättest oder wie du das gerne dann bezeichnen würdest, weil ich deine Kritik eigentlich sehr nachvollziehbar fand. Aber man ja auch gerade in Medien immer wieder mit kurzen, knackigen Begriffen arbeiten muss und was du da als Alternative vorschlagen würdest. Was ich fragen wollte, was ich nicht ganz verstanden habe, worum geht's konkret, also wie bei dieser Gegenöffentlichkeit, was stört euch an Deutschland? Mhm. Ja, interessiert mich. Mhm. Was ist daran so komisch? Was stört euch an Deutschland? Also ich sage jetzt nicht, dass in Deutschland alles gut ist. Ich lebe seit 40 Jahren in Deutschland und ich bin vor 40 Jahren hierher gekommen, von Rumänien nach Deutschland. Also verglichen zu anderen Ländern ist Deutschland schon besser. Und okay. Darum würde ich wissen, was stört euch an Deutschland? Was stört euch an Deutschland? Das ist eine große Frage. Können wir vielleicht nachher versuchen, ein bisschen runterzubrechen. Und jetzt genau die nächste Meldung mal hier. Ich wollte auf das eingehen, was gerade gesagt wurde, dass man ja heutzutage hier alles sagen könne. Ja klar, kann man bestimmt. Ich habe 1.000 Euro für ein Interview auf RDL gezahlt und das war nur ein kleiner harmloser Aufruf zu Straftaten. Aber wenn andere Leute jetzt meinetwegen ein Bekennerschreiben verfassen möchten, weil sie fiktives Beispiel in den Bahnverkehr in halb Deutschland lahmgelegt haben, dann können die das keineswegs einfach so sagen und dann würde auch RDL sich weigern, das einfach so auszustrahlen, zu Recht, wie ich meine, weil ansonsten wird es richtig teuer. Andererseits hat die dpa gerade zum allerersten Mal in meiner Kenntnisnahme ein Bekennerschreiben im Wortlaut versendet, was dann auch von vielen Medien aufgegriffen wurde. Also da gibt's auch mittlerweile gegenläufige Tendenzen. Und da würde ich dann doch gerne nochmal einen Kommentar zu hören, weil dieses, man kann ja heute alles sagen, kann ich so nicht stehen lassen. Es gibt jetzt noch eine Meldung. Genau, die ist hier oben rechts. Ich wollte eigentlich nur ein kleines Plädoyer. Und das erste ist vielleicht gegen den Begriff gegen, über den er ja vorhin philosophiert hat. Und ich finde ihn total ermüdend. Und ich frage mich eigentlich, warum sich davon nicht mal gelöst wird, weil gegen einfach Spaltung schafft und es ja eigentlich eher um ein ganzheitlicheres Bild geht und um differenzierteres. Und das ist etwas, wofür ihr steht. Und genau dafür wäre auch mein zweites Plädoyer, wenn du fragst, so, hey, bringt es überhaupt noch, was wir machen? Und ich sage, ja, es bringt es total, weil ihr seid die Medien, mit denen ich mir überhaupt ein differenzierteres Bild schaffen kann. Und es gibt wenig andere Möglichkeit dazu. Und solcherlei Medien haben vielleicht noch nie so viel Anhänger gefunden. Aber ich finde schon im Rückblick auf die Jahrzehnte haben sie unheimlich viel bewirkt. Wir haben heute ganz viele von den Themen, die früher nur in euren Medien zum Beispiel diskutiert wurden, in der breiten Öffentlichkeit. Und es mag auch ein Grund sein, dass es dort eben mittlerweile viel mehr Spannungen gibt und deswegen gar nicht mehr so viel Aufnahmekapazität da ist. All dieses eben auch Spannungsreiche so in sich aufzunehmen. Und da muss man sich vielleicht wieder überlegen, wie man oder wäre es eine Möglichkeit, sich zu überlegen, wie man wieder in eine direktere Kommunikation kommen kann. Und da finde ich das also einfach öffentlich solche Überlegungen anzustellen, bringt es überhaupt noch, wie sollen wir es machen, ja, finde ich total wichtig, weil das ist ein direkter Kontakt und mit dem kann ich viel mehr anfangen als mit irgendwie welchen doch echt eher aufgeblasenen Politnix-Diskussionen. Wir debattieren gegen Öffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Ein Plädoyer und 5 Fragen habe ich mir notiert. Also die Frage nach Selbstreflexion und Selbstkritik, die Frage nach pädagogischen Anspruch versus Partizipation, Alternativen zum Begriff der Gegenöffentlichkeit, die Frage, was stört euch an Deutschland und kann man wirklich heute hier alles sagen? Ja, ich werde ganz kurz, also das, diese eine Sache, das, wo der Kollege meinte, der auch bestritt, das habe ich ja mehrmals auch deutlich gesagt, die Grenzen des Sagbaren, also ich habe das jetzt am Deutschen Herbst, deswegen wollte ich es auch nochmal sagen, es geht nicht um die K-Gruppen, also die interessieren mich als undogmatischer Linke auch nicht, aber der Deutsche Herbst und das ist halt was anderes, das hat sehr viel mit deutscher Geschichte und Selbstbewahrung zu tun, das wird es, ist keine, also wie das aufgearbeitet wird oder ob einfach Fragen von Relevanz von Umgang mit, wie Gefangene behandelt wurden, ob sie womöglich auch zumindest in der Aussicht, dass sie ermordet wurden, dass das einfach offen bleibt, das ist für mich keine, also das ist für mich auch heute noch relevant, das ist für mich jetzt keine Diskussion über K-Gruppen, aber das, die K-Gruppen, das interessiert mich nun wirklich nicht, die meisten von den K-Gruppen sind ja bei den Grünen dann untergekommen und die haben ja dann dort also wahrscheinlich ihre Sachen aufgehört, das interessiert mich alles weniger. Wie gesagt, Deutscher Herbst, also das hat, denke ich, viel mit deutscher Geschichte, sonst wird es ja auch nicht immer wieder selbst so groß, auch offiziell so groß aufgebracht und ja, ob, also Gegenöffentlichkeit ist, denke ich, als auch, dass der Begriff, also die Begriffe haben sich geändert, in der Weimarer Zeit hat man auch noch anders geredet, ist, denke ich, eine neue Bewegung, die dann vielleicht auch wieder neue Gegenöffentlichkeit bringt, wird auch andere Begriffe finden, vielleicht auch gar keine deutschen, vielleicht werden dann jüngere Leute auch modernere englische Begriffe oder so finden, da lassen wir uns überraschen, ich denke mal, da sollte man bloß jetzt nicht irgendwie jetzt so an alten Sachen hängen, ich denke, das wäre auch das geringere Problem und die Selbstkritik, also ich habe ja nun eingeleitet mit der Entwicklung von 2 Zeitungen, die ja Teil der Gegenöffentlichkeit wurden und habe sehr kritisch angemerkt, was daraus geworden ist, und es arbeitet trotzdem natürlich so, ich habe immer betont, es arbeitet für Sie, also schreibe für Sie, ich bin jetzt mit Ihnen verheiratet, ich identifiziere das mit der Zeitung als solches, das wird ja oft auch Journalistinnen und Journalisten immer vorgeworfen, genau wie Opel-Arbeiter müssen irgendwie das mit ihrem Produkt identifizieren, sollen sie möglichst gar nicht, progressive Gewerkschaftsarbeit müsste darauf hin, immer deutlich zu machen, wir identifizieren uns nicht mit dem Chef oder mit dem Firma, und so ist es auch bei Zeitungen, aber natürlich ist es schon nochmal ein Unterschied auch unter Zeitungen, aber ich denke, da war natürlich die kritische Anmerkung schon drin, nämlich wie stark dieses eben angepasst haben. Gut, das ist die andere Sache. Und dann diese letzte Frage, gut, ist meine die Frage, was steht dann in Deutschland? Das wäre natürlich sehr weitgehend. Ich würde nur halt sagen, nur weil in anderen Ländern natürlich genauso Macht und Unterdrückung oder so weiter gab, ist natürlich kein Argument, jetzt zu sagen, ja, wenn anderswo ist es nur schlimmer, also sollte man dort nicht machen, sondern im Gegenteil muss man natürlich sagen, dass es immer Kämpfe hier auch gab, Kämpfe, um wo sich Leute selbst emanzipiert haben, wo auch die freien Radios entstanden sind. Das hat sich natürlich auch ein Stück weit, ist ja auch eingeschrieben in die deutsche Geschichte, aber von daher, sonst würde ich natürlich sagen, sind das natürlich sehr grundlegende politische Fragen, die man so in so einem kurzen Zeitraum auch nicht beantworten kann. Was den Begriff der Gegenöffentlichkeit angeht, vielleicht damit angefangen, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das ganz ähnlich ist, wie sie in den letzten 10 Jahren das Wort der Emanzipation und das Wort des Emanzipatorischen, sobald ich im Mund führe, ich habe emanzipatorische Ziele, ist die Diskussion beendet, weil alle denken, ah ja, klar, wir sind ja auf einer Seite. Ganz ähnlich ist das bei Gegenöffentlichkeit. Deswegen würde ich einfach dafür plädieren, die konkrete Auseinandersetzung am Begriff, an dem Thema zu führen und nicht zu sagen, wir haben die Gegenöffentlichkeit gepachtet. Und damit erledigt sich die Diskussion, weil wir stehen auf der richtigen Seite. Also das ist tatsächlich mein Plädoyer. Und deswegen würde ich auch ungern neue Begriffe einführen. Weil auch hier diese Option besteht, dass man dadurch tatsächlich die Diskussion verunmöglicht. Das heißt nicht, dass man nicht Begriffe schärfen kann, aber häufig führt das dazu, wie am Beispiel der Emanzipation, es verwässert und eigentlich weiß keiner so richtig, was er damit meint. Und das meine ich auch, konkrete Kritik ist häufig negativ bestimmt und das ist nicht ein Problem oder ein Fehler und man sollte positiver sein, sondern notwendig. Die so zu leisten, also Negation zu üben, um damit natürlich auch sagen zu können, was alles scheiße ist, was zum Beispiel scheiße in Deutschland ist. Ich glaube, die Methoden sind subtiler als Gefängnis, als Folter derzeit in Deutschland. Deutschland ist sicherlich nicht ganz unbeteiligt an viel Leid auf diesem Planeten, den man gar nicht so sieht. Diverse Zwänge, die von Hunger anfangen zu allen möglichen Unterdrückungsmechanismen, die man vielleicht tatsächlich nicht hier zu spüren bekommt, weil sie ausgelagert werden. Und einer der Protagonisten ist Deutschland tatsächlich. Deswegen wird viel Kritik auch in Deutschland in diesen Kreisen vielleicht geübt und manchmal ist es ein bisschen komisch, dass man nicht von Anfang an sagt, warum wir jetzt das alles kritisieren, weil es vielleicht auch vorgegeben ist. Aber es gibt subtilere Methoden. Das heißt heute nicht mehr Polizeistaat, das heißt nicht, dass es das nicht mehr werden kann oder dass es absehbar ist, dass Ähnliches kommt. Derzeit ist das nicht notwendig. Derzeit ist es hier nicht notwendig, einen Polizeistaat zu installieren. Deswegen wirkt es manchmal etwas humaner. Ist es de facto auch manchmal. Dennoch gibt es Zwangsverhältnisse und gerade Deutschland im Beispiel von Griechenland ist einer der Akteure dieser Zwangsverhältnisse. Ja, der Gedanke kam mir, Luther, Quatsch, 500 Jahre, wir haben ganz viele Beiträge, die alles auseinandergenommen haben, warum Luther ein Antisemit, ein Frauenfeind, ein Sexist und was nicht alles war und Verknüpfungen. Ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden Material und eine der Reaktionen war, dass sowohl die evangelische Kirche als auch der von mir vorhin schon erwähnte Staatssekretär in Sachsen-Anhalt das richtig toll fand, dass die Kritik geübt wurde. Daher kam ich dazu. Natürlich gibt es Grenzen und ich betonte vorhin tatsächlich, oder ich versuchte zu betonen, dass mit der Relevanz natürlich können, also sehr schnell, wenn ich Neonazi wäre, müsste ich mir überlegen, mit welcher Tätowierung ich hier auflaufe, was ich sage. Tatsächlich gibt es sehr logische und sehr richtige, sagen wir mal, Probleme, die man bekommen hat, wenn man kann, wenn man Dinge äußert, die auch manchmal gar nicht so schlecht sind, wenn man sie dann bekommt. Aber ich wollte die Folgenlosigkeit, die Irrelevanz von vielen Beiträgen, seien sie noch so gut, noch so kritisch, noch so informativ, die einem beschleicht, wenn man 10 Jahre öffentlich-rechtlich, 10 Jahre freies Radio macht, dass das gerade so unser Diskussionsstand in Halle zum Beispiel ist, dass wir uns schon fragen, wofür die ganze Kritik, wenn am Ende man auf die Schultern geklopft bekommt, dass man ja so tolle Kritik macht von Leuten, die man dann kritisiert. Das meinte ich damit. Also ich wollte nicht leugnen, dass der Gewaltaufruf ein Problem sein kann. Bitte das Podium diskutieren lassen, das müssen wir für alle so die Regel einhalten, sonst wird es irgendwie seltsam. Es gibt jetzt noch... Also. Ja, versuchen wir. Also ich kenne ja Rumänien bitte, ganz... Ich kenne ja Rumänien ganz gut und bin da sehr oft und ich kenne viele Rumänen, die sehr gelitten haben in der Zeit von Ceausescu und unter der Securitate. Und natürlich verstehe ich das, wenn Leute aus Osteuropa, und deswegen finde ich die Frage sehr intelligent und wichtig, wenn Leute, die aus Ost, ihre Frage, was einem vor dem Hintergrund, wenn man aus Rumänien kommt, sie müssen dann mir auch die Chance geben zu antworten. Wenn man von einem osteuropäischen Land wie Rumänien kommt und die Securitate erlebt hat, dass man sich vielleicht fragt, mein Gott, auf welch hohem Niveau diskutieren die hier eigentlich oder kritisieren die eigentlich ihr eigenes Land. Ich kann das nachvollziehen, weil ich Freunde habe, denen das genauso gegangen ist, die sehr gelitten haben in dieser Zeit Ceausescus. Und ich häufig in Rumänien bin, by the way. Und wenn man aus der osteuropäischen Perspektive die Diskussionen in Westeuropa, insbesondere hier in Deutschland, verfolgt, da kann man sich schon an den Kopf greifen. Ja, dann was gegen wen eigentlich? Und ihr habt es doch ganz gut und guckt doch mal, von welcher Seite ihr da wen eigentlich angeht. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber diese Geschichte und die Kritik, die wir an diesem Land äußern, ist eine, die tief verwurzelt ist in einem Unbehagen dieses Landes, das auch eine Diktatur hatte und dass die Folgen dieser Diktatur oder die Diktatur selber, also ich rede vom Nationalsozialismus, nie wirklich überwunden hat. Sich nie in einer Form damit auseinandergesetzt, die heute dazu führt, dass eine Flüchtlingspolitik, für die diese Regierung steht, nicht die Schamesröte uns allen ins Gesicht treiben lassen müsste, dass wir sagen, sowas sollte nie wieder vorkommen, dass wir verantwortlich dafür sind, dass massenweise Menschen im Mittelmeer elendig verrecken, nur weil dieses Land nicht kapiert hat, was Humanismus heißt. Immer noch nicht, 70, 80 Jahre nach Ende dieses Weltkriegs. So, das ist das, was mich an diesem Land stört, um ein Beispiel zu sagen. Mich stört das, dass dieses Land dafür verantwortlich ist, dass dieses Land von Europa spricht, also diese Bundesregierung von Europa spricht, dabei aber nicht ein solidarisches Europa meint, sondern ein Europa meint, das vor allem ihm selbst nützt, um ein Beispiel zu sagen. Wenn ich dann sehe, dass wir die Arbeitslosigkeit und die Verelendung großer Landstriche in Südeuropa, in Südosteuropa und in Südwesteuropa aussieht, dann stört mich das. Natürlich können Sie jetzt sagen, ich lebe in einem freien Land und kann das sagen und gemessen an der Situation der Securitate oder Osteuropas ist es ein ganz anderes Niveau. Aber das bringt mich auf einen Punkt, der auch angesprochen worden ist. Ich glaube, wir müssen aufhören, dieses Problem tatsächlich auch westlich-europäisch nur zu denken. Und als jemand, der sehr, sehr viel in Osteuropa ist, glaube ich, dass wir den Blickwinkel, und ich werbe bei fast jeder Diskussion, egal bei welchem Thema dafür, und hier passt es jetzt auch, wir müssen den Blick auf Osteuropa richten. Wir müssen den Blick auch hier auf Osteuropa richten, weil wir es hier mit Tendenzen zu tun haben, mit nationalistischen Strömungen zu tun haben. Dagegen ist die AfD hier in Deutschland ein Waisenknabe. Und wenn wir nicht ganz andere Situationen haben wollen, als wir sie jetzt noch haben, wenn wir nicht genau nach Ungarn schauen, was da stattfindet von wegen Gegenöffentlichkeit, wenn wir nicht genau nach Polen schauen, was da stattfindet von wegen Gegenöffentlichkeit und wenn wir nicht genau auf den Balkan und den Westbalkan insbesondere schauen, wenn es darum geht, was heißt gegen und Rumänien sowieso, Rumänien auch. In Rumänien kennen die ganzen Sender da und was da gerade stattfindet mit Herrn Dragnea. Aber das wollte ich jetzt nicht vertiefen. Ich will damit nur sagen, es gibt Entwicklungen auf diesem Kontinent, die wir nicht im Blick haben, weil wir uns traditionell für Osteuropa nicht so sehr interessieren. Da war immer der eiserne Vorhang, da muss man ja nicht hingucken. Und da gibt es gerade Dinge, die eigentlich eine Öffentlichkeit, und das ist auch eine Form von Gegenöffentlichkeit, nämlich deswegen halte ich an diesem Begriff tatsächlich fest, eine Form von Gegenöffentlichkeit gegen das Narrativ, das uns von da erzählt wird. Da gäbe es eine ganze Menge zu erzählen und eine ganze Menge aufzuklären. Und ich liebe diese alten Begriffe. Ich liebe den Begriff der Aufklärung. Ich liebe den Begriff des Emanzipatorischen. Und ich halte auch an dem Begriff der Gegenöffentlichkeit fest, wenngleich ich weiß, dass er schwieriger geworden ist und dass er nicht so verwendet werden kann, wie er vor 30 Jahren verwendet wird. Wir müssen ihn neu füllen. Wir müssen diese ganzen Begriffe neu füllen und uns überlegen, was das bedeutet. Jetzt habe ich viel zu viel gequatscht. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Man kann ja alles sagen, ja. Man kann natürlich nicht alles sagen. Strafbares konnte man noch nie sagen und kann es nicht sagen, müssen wir die Gesetze ändern. Viel schlimmer finde ich das, was Peter Nowak vorher zu Recht angesprochen hat. dass es so eine Selbstdisziplinierung gibt im Hinblick auf einmal gegen die AfD, wir müssen hier zusammenhalten, gegen Putin, wir müssen hier zusammenhalten und das Ganze dann auch nochmal 180 Grad gedreht. Also man kann das genau auch von der umgekehrten Seite. Es gibt diese Lehrmeister sind wieder unterwegs, die einem das Wort verbieten wollen. Und es sind nicht nur die Lügenpresse schreien, diese Lehrmeister, die einem das Wort verbieten wollen. Die sind von allen Seiten unterwegs. Und ich kann sagen, das ist ein Albrecht Müller von den Nachdenkseiten gleichermaßen wie jemand, der von der rechten Seite kommt. Diese Denk- und Redeverbote, die machen sich wieder breit. Und da sehe ich viel eher das Problem. Was da strafbar ist oder ob man jetzt zu Gewalt aufrufen darf, das ist ja in diesem Land Gott sei Dank klar geregelt. Das andere ist ein Prozess, der viel, viel stärkere Spuren hinterlässt. Und jeder, der mal so einen Shitstorm durchlebt hat, weil er mal gegen irgend so ein Denk- oder Redeverbot verstoßen hat und der sowas noch nicht erfahren hat, der überlegt sich sehr genau, ob er das nochmal macht, ob er sich das selbst nochmal antun will. Und ich erlebe sowas täglich. Also ich bin gestellt, was das angeht, oder seit Jahren, weil Monitor sowieso da so eine Redaktion ist, die da im Kreuzfeuer steht und nicht von allen geliebt wird. Aber das ist es. Dass dann, und dass es dann in diesem sich zusammenraufen und dass man sagt, ja, wir müssen jetzt alle hier zusammenhalten, eben dann solche komischen Reaktionen wie bei der Taz kommen, dass man nicht mal ein provokatives, böses Bild dann so stehen lassen kann und sagen kann, da stehen wir dazu. Gerechnet, weil Kai Diekmann von der Bild-Zeitung die Taz kritisiert. Also, ne. Das war jetzt teilweise schon auch ein bisschen zukunftsgewandt. 40 Jahre RDL, ich hoffe auch auf noch einige weitere Jahre. Deswegen vielleicht ganz zum Abschluss noch eine wirklich kurze Endrunde mit der Frage, wenn man jetzt nicht gegen Öffentlichkeit den Begriff verwenden will, wie müssen sich Medien, die die herrschenden Zustände hinterfragen wollen, vielleicht auch herausfordern wollen, wie müssen die sich in Zukunft verändern, um eine Relevanz zu behalten, zu entwickeln? Vielleicht von euch dreien einfach noch einmal Statements dazu und vielleicht in drei Stichpunkten. Macht mutigen Journalismus und macht tolle Musik. Damit habt ihr es doch schon fast. Also, was soll ich euch sagen? Es gibt so einen Sender im WDR, der hieß Funkhaus Europa, nennt sich jetzt Cosmo. Da waren eigentlich lauter Leute, wo ich dachte, das sind die Kollegen von Radio Dreiklang von früher und die machen ein geiles Programm. Und irgendwann kam die große Mutter WDR und hat sich gesagt, das muss jetzt alles so aussehen wie das gesamte Restprogramm. Und es ist bitter dann zu sehen, dass da was da kaputt gemacht wird. Es gibt's immer noch in Teilen. Es gibt einen tollen Musikredakteur, Francis Gay, ich weiß gar nicht, kennt er vielleicht, hört er vielleicht manchmal, kann man digital jedenfalls hören. Was ich damit sagen will, es gibt einen großen Bedarf dafür. In Köln kann ich nur sagen, es gibt eine richtige Fangemeinde dafür und die wächst und wächst und wächst. Die wächst natürlich nicht nur wegen der Inhalte, sondern, oder auch die Musik ist ja auch Inhalt, die wächst natürlich auch mit der Musik und deswegen nie die Musik aus den Augen verlieren. Da möchte ich passend kurz ergänzen, tatsächlich Thema Kollegen von Radio Dreieckland. Einer hat sich überlegt, zu uns überzulaufen nach dem Ende von Funkhaus Europa. Hat er, glaube ich, nicht gemacht, aber hat schon mal angefragt. Okay, die Frage ging ja tatsächlich Radiopraxis. Wenn man die Idee hat, etwas anderes zu sein und sich gesellschaftliche Entwicklungen ansieht, kann man ja hochhalten. Das Schöne oder das Gute und das Sinnvolle an so etwas wie einem freien Radio kann ja die kollektive gemeinsame Herstellung von Inhalten, das Diskutieren darüber sein, auch nicht nur im Radio, sondern auch mit Hörern und Hörerinnen, so wie das hier teilweise passiert. Und dass das ein anderes Modell ist als das Individualisierte. Jeder klackert auf seinem Laptop vor sich hin und das ist gesellschaftliche Realität. Einsame Individuen sind wir fast alle und daran zu erinnern sind vielleicht auch freie Radios so als Aufgabe nicht schlecht. Wenn Sie jetzt Gegenöffentlichkeit immer noch wichtig finden oder im Begriff führen und dann sagen, okay, es geht um die Idee, inhaltlich und formal ganz anders zu sein, würde ich dem freien Radio in Freiburg und den anderen 30 freien Radios einfach nur auf den Weg gehen, zu überprüfen, wo das tatsächlich der Fall ist. Also wo sind wir denn formal und inhaltlich anders? Fragezeichen. Ja, vielen Dank an euch alle drei, Peter Nowak, Alex Körner, Georg Restle, fürs Diskutieren und euch allen hier im Publikum fürs Mitdiskutieren und auch einfach fürs lange Zuhören. Mir selbst haben sich jetzt fast noch mal mehr Fragen gestellt, als dass ich Antworten bekommen habe. Und ich denke, die Debatte geht weiter. wieder debattieren. Gegen Öffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse.